Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Stichwort Wetterinfos.de. Bei uns war es die letzten Tage wirklich weg, da war gar nichts mehr außer Regen. Und dazu kam auch noch, dass hier wirklich, also durch den ganzen Norden eine übelste Erkältungswelle gerade rollt. Sie hat mich, wie sich's gehört, am Wochenende natürlich völlig außer Gefecht gesetzt. Es geht jetzt langsam wieder, aber ihr hört noch einige Nachwirkungen in meiner Stimme, die noch nasaler ist als sonst. Das bitte ich vorab zu entschuldigen. Tut mir wirklich leid, aber es hat mich am Wochenende doch schon ziemlich dahingerafft. Gott sei Dank kein Fieber, aber war eben nervig und rotzig und das bitte vorab. So, ansonsten haben wir ja doch einiges, was vor uns liegt in dieser Ausgabe. Wir wollen Crown Jewel besprechen, ist ja dieses Wochenende. Und es gilt natürlich auch, die entsprechenden Weeklies so weit dabei zu verwursten, wie es ja die Card gebietet. Und es ist dann doch durchaus ziemlich wichtig, mal auf die Raw-Ausgabe zumindest ein bisschen genauer einzugehen, weil sich ja in Sachen Kartaufbau da ja doch noch ein bisschen was getan hat und auch vielleicht nicht das Unrelevanteste hat sich da getan. Dann gibt es tatsächlich die eine oder andere News, die Chris und ich eben kurz nochmal überlegt haben, ob sie der Erwähnung wert sind. Und wir sind der Meinung, doch tatsächlich zwei Stück, es gäbe noch die eine oder andere mehr tatsächlich, finde ich. Zum Beispiel, dass das NXT-Call-Up-Verhalten sich geändert hat. Andererseits, das sieht man ja, dass da bei NXT und die Call-Ups und so weiter das deutlich durchdachter mittlerweile ist, als es noch war, als Vince McMahon hier die Entscheidung getroffen hat. Das hätte man auch ansprechen können, aber wir haben uns für zwei andere Sachen entschieden, die wir vorab kurz ansprechen wollen. Und da freue ich mich drauf. Die Ausgabe ist damit wieder auf Kurs gebracht. Und ich freue mich, das, wie gesagt, besprechen zu dürfen mit dem Podcaster aus München. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auch auf die Ausgabe. Ist ein buntes Paket an Themen. Und natürlich ist es tatsächlich mal wieder soweit, eine Preview zu machen. Also wir reden tatsächlich echt nur noch mehr über PLEs, sei es Previews, Reviews oder was auch immer, oder Sternebewertungen. Und da bin ich ja tatsächlich gespannt, was uns diese Card so für ein Gefühl gibt, was uns erwartet. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich bin sehr schlecht in diesen Uhrzeiten und Zeitverschiebungen, aber bedeutet Australien für uns eine gute Uhrzeit für Europäer? Das habe ich irgendwie total vergessen, aber ich gehe mal davon aus, dass es besser als 2 Uhr ist. Deswegen, vielleicht geht sich das sogar live für mich aus. Also ich freue mich auf jeden Fall. Also im Osten geht die Sonne auf, habe ich ja immer gelernt. Im Norden nimmt sie ihren Lauf, im Westen will sie untergehen, im Süden ist sie nicht zu sehen oder irgendwie so. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht irgendwie durcheinander gebracht. Das heißt, wenn die WWE-Shows in Amerika stattfinden, wenn das für uns spät in der Nacht ist, wird die Australien-Show recht früh am Morgen sein. Ja. Und das wird wirklich beste Frühstückszeit, könnte ich mir vorstellen. Also es schreit eigentlich danach, das live zu gucken. Ich mache es tatsächlich auch. Und Mensch, Chris, da können wir uns ja wieder spontan ausklabüsteln, ob wir da noch einen Preview-Podcast machen. Natürlich. Also, Preview machen wir jetzt. Review-Podcast natürlich, Entschuldigung. Das entscheiden wir wie immer spontan. Das ist so herrlich, wenn man diesen Podcast macht und keine Verpflichtung oder finanzielle Verpflichtung oder irgendwie krassen Druck hat. Das kann man hier spontan machen. Also in diesem Sinne, haltet die Ohren oder vorher erstmal die Augen offen, ob wir dann vielleicht schon am Sonntag oder Montag zugange sind mit einer Review. Ansonsten werden wir die schon natürlich besprechen beim Wochenrückblick. Also es geht nichts verloren. Aber mal gucken. Eigentlich bietet es sich sogar an. Wir überlegen uns das mal, der Chris und ich, wie wir das machen wollen. Jetzt geht's aber erstmal darum, einen Blick auf die Zukunft zu werfen, also auf die Show, die uns dann erwartet. Und wir haben die Matchcard und wir haben noch einiges andere. Ich hab's gesagt, es gab so die ein oder andere Geschichte, die im Vorfeld vielleicht eines Blickes wert ist. Die erste ist, finde ich, wirklich bezeichnend. Sie ist in your face und wir müssen es trotzdem nicht zu ausführlich machen, weil wir es schon besprochen haben. Worum geht's? Offenbar hat sich Saudi-Arabien jetzt WrestleMania Forever unter den Nagel gerissen. Wenn dem so sein sollte, und es dürfte einiges dafür sprechen, dass das tatsächlich so sein könnte, Also Forever ist so eine Sache, ja, nix hält für immer außer die Ewigkeit. Aber solange es eben Menschen- und WWE-Shows gibt, so ist im Moment zumindest der Stand, dass die das WrestleMania in Saudi-Arabien bleibt. Natürlich auch nur, solange Saudi-Arabien Geld hat. Ja, ist ja klar, WWE wird ja nicht da irgendwie in Saudi-Arabien Shows veranstalten, wenn das nicht irgendwie deutlich lukrativer ist, als wenn man sie in Amerika oder in anderen Teilen der Welt veranstaltet. Also WWE WrestleMania Forever in Saudi-Arabien ist natürlich auch so eine Sache und immer unter der Bedingung, dass da der saudische Taler rollt. Trotzdem ist es, finde ich, also es ist bezeichnend. Es ist auch nicht neu. Wir müssen da jetzt auch nicht auf die Moralkeule, ja, müssen Moralkeule nicht rausholen. Wir müssen da auch nicht sagen, wie schlimm das alles ist. Aber es sagt zumindest einiges über WWE aus. Da ist WWE auch nicht allein. Wir haben es tausendmal angesprochen. Da sind ganz andere Firmen sportlicherseits, egal ob es darum geht, mit viel PS in Kreis zu fahren, ob es darum geht, irgendwelche Bälle in Tore zu schießen, ob es darum geht, kleine Bälle in Golflöcher zu hauen oder ob es darum geht, Tennis zu spielen, was auch immer. Ja, alle sind da, WWE ist auch da und ich weiß nicht, Chris, wir haben da natürlich eine Auffassung zu. Und irgendwann, ich will auch immer nicht dieses blöde, polarisierende Gedröhne raushauen, aber vielleicht ist es irgendwann, it's about taking sides, dass man irgendwann sich entscheiden muss. Auch diesen Spruch droppen Chris und ich seit Jahren. Und da hat ja auch Günther M. vor einigen Ausgaben auch mal gesagt, was muss bei uns dazukommen? Und Chris und ich haben gesagt, es muss viel dazukommen, dass wir WrestleMania oder generell WWE nicht mehr schauen, weil wir eben diesen Podcast haben, der uns sehr wichtig ist und eben das journalistische Pseudo-Feigenblatt, das auch eine gewisse Rolle spielt. Trotzdem, Chris, das ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist einerseits amerikanischer, als es überhaupt sein kann, andererseits geht viel amerikanischer Way of Life flöten. Was geht denn bei dir vor bei der Info? Erneut, wie bei der ersten Info damals, dass Saudi-Arabien die Mania bekommt, war schon so ein eher trauerndes Gefühl tatsächlich, weil es halt entsprechende Gründe dafür gibt. Aber auch erneut, wie damals schon, kommt bei mir dann so die konsequente Ader, die sagt, ja, eigentlich kann man es vorhersehen oder hätte man vorhersehen können. Klar, das ist noch nicht fixiert und ich persönlich kannst mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass das wirklich so passiert. Also ich kann mir vorstellen, dass sie sehr regelmäßig die Mania bekommen. Aber ich glaube schon, dass man irgendwo doch auch in Amerika verweilen möchte bei diesem Groß-Event. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, wenn ich diese News lese, denke ich mir, okay, das ist schon unglaublich, wie... Sorry, Chris, wenn ich kurz reingrätsche. Ja, ich glaube, das ist vielleicht doch nicht so ein anderes Thema, wie du es auf den ersten Blick, finde ich auch völlig nachvollziehbar, angedeutet hast. Denn als du es angesprochen hast, eben oder ausgesprochen, hat es bei mir im Gehirn Klick gemacht. Gut, bei mir macht eh nicht mehr so viel Klick im Gehirn. Aber da habe ich gedacht, Mensch, kann WWE damit nicht am eigenen Amerika-Ast sehen? Das meine ich. Wenn... Ja. Ja, Mania ist ja die amerikanische Show schlechthin. Vince hat es 85 sich ausgedacht, er hat es erfunden. Er hat es wirklich so amerikanisch aufgezogen, wie man es gar nicht amerikanischer aufziehen kann. Mit Show, mit Entertainment, der Liberace war da, alle waren ja mehr oder weniger mal da, wenn es ein bisschen Geld abzugreifen gab, wo es dann nicht mehr so toll lief teilweise. Manche waren auch auf ihrem Peak da. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen das amerikanischste WWE-Produkt ever und packen es nach Saudi-Arabien, aber ihr dürft gerne 1.000 Euro für eine Raw-Karte zahlen, wenn ihr da irgendwie in der 15. Reihe sitzen wollt, dafür seid ihr noch gut genug. Meinst du nicht, dass es vielleicht doch irgendwie mehr an die Wurzel geht, als dass man einfach mal eine Show nach Saudi-Arabien verkauft? Das ist ja doch die Show. Ja, ist halt die Frage. Ich glaube, es stellt sich hier die Frage auch, wie viel TKO vielleicht da Einfluss hat. Ob die dann sagen, ja, keine Ahnung, uns egal. Wir machen das, was mehr Geld einbringt. Und ob da jetzt eine Familie reinpasst in unsere Shows, wie es Vince ja so wollte, wird uns egal sein. Da glaube ich, hängt viel von TKO ab. Beziehungsweise Stand jetzt weiß ich nicht, woher die, also die Motivation weiß ich ganz genau, woher die kommt bei der Geldbörse, die da ganz freundlich grinst, wenn man das Angebot hört. Aber wer genau der Entscheidungsträger ist, also irgendwie denke ich bei WWE natürlich sofort an Triple H, aber ich glaube kaum, dass... Der hat gar nichts zu sagen, ja, was das angeht. Also null. Ich glaube, der... Und nicht null, aber sehr wenig. Ne? Genau, also ich glaube, dass diese Kollegen sich eher im Hintergrund... Also ich weiß nicht, Ariel Helwani, keine Ahnung, ich habe vergessen jetzt, wie der genau heißt. Ja, das, klar, das Board of Directors wird da die Entscheidung treffen. Aber ich glaube auch, sägen sie nicht am eigenen Ast. Du hast ja vollkommen zu Recht gesagt, es wird um Geld gehen. Klar, worum soll es sonst gehen? Aber ich meine, du brauchst ja die Basis. Du brauchst die Basis, die Weeklies müssen geguckt werden, die Weeklies müssen besucht werden. Mhm. Und es kann doch sein, dass die WWE-Fans sagen, we the people, ja, also wir lassen nicht unser Herzstück nach Saudi-Arabien verkaufen und sollen dann die Pay-Monkeys bleiben, damit das Basisprodukt in Amerika funktioniert. Wir wenden uns jetzt ab. Dann kann WWE von mir aus WrestleMania und den Rumble und was weiß ich für große Events kaufen. Und wenn dann die Fans in Amerika nicht mehr in die Hallen gehen, dann kann auch das TKO Board of Directors und The Rock persönlich können dann auch sagen, wir packen jetzt WWE, ihr habt es geschafft, ihr Saudis, ihr könnt die ganze WWE jede Woche zweimal haben, werden die sagen, die besten Dank, wollen wir nur auch nicht haben, wir wollen nur die Rosinen haben, die besten Shows und der Rest juckt uns gerade mal nicht die Bohne. Also, dass das unseren Backlash auf die Basis geben kann und ich glaube, die Basis ist für WWE extrem wichtig und wenn man dann auf die Saudi-Million achtet, dass man dann vielleicht die Rechnung ohne den Wirt macht am Ende, finanziell gesehen. Mich würde halt fragen, wie viel sie bekommen würden. Wenn sie jetzt sagen, ja, okay, wenn ihr die nächsten 5 Manias wollt, kostet das halt nochmal mehr. Und wie dann die Rechnung gegenüber Manias in Amerika wären. Beziehungsweise frage ich mich auch, wie groß der Aufschrei wirklich wäre. Weil, dass wir hier ein bisschen mit Usern drüber reden, schreiben, das ist ja ein ganz kleiner Faktor. Ich persönlich habe so das Gefühl, das ist sogar für Saudi-Arabien so ein Versuch, die Leute dorthin zu bringen. Ja, das ist ja am Ende irgendwo ja auch so dieses kleine Ziel. Man möchte es quasi uns Europäern näher bringen, ja, dass man dorthin kommt und reist und schaut, ja, ist das nicht schön? Und schau mal, wir haben hier die Formel 1, wir haben hier die WM, wir haben hier WrestleMania. Und wir haben über die WWE-Fans schon gesprochen. Die in der Halle bei Raw sitzen in Amerika. Also mich würde es nicht überraschen, wenn die einfach sagen, ja gut, okay, wenn die WWE jetzt dort ist, komme ich mit und ich zahle die 15.000. Also die Preise sind ja schon lange ziemlich absurd und trotzdem sitzen da meistens sogar die gleichen. Wobei ich nicht weiß, es gibt ja Gerüchte, dass manche sogar von WWE dahingesetzt werden, weil sie schon Kult sind. Keine Ahnung, so Green Shirt Guy. Kann mir vorstellen, dass WWE anklopft und sagt, du pass auf, setz dich doch bitte auch in die erste Reihe in Saudi-Arabien. Einfach um den Leuten im Fernsehen ein angenehmes Gefühl zu geben. So quasi, naja, wenn er da ist, kann ich ja auch hin. Also vielleicht ist es so irgendwie ein gemeinsames Projekt. Und ich weiß nicht, also, dass man natürlich am eigenen Baum sägt, ich sehe das Argument, aber ich weiß gar nicht, wie groß der Aufschrei wäre, weil am Ende hat man sich schon gefragt beim ersten Event so, boah, wie wird denn das sein? Vor allem irgendwie war damals ja noch die ganze News noch frischer und krasser und man hat ja auch diesen Horrorflug irgendwie uns näher gebracht und ja, seitdem waren wir mehrmals dort und mittlerweile, bis auf ein paar Sätze von uns, scheint sich jetzt am Verhalten der WWE-Fans so lange nichts verändert zu haben. Ja, also ich sehe nicht, dass die Einbrüche haben in Einnahmen oder Zuschauerzahlen tatsächlich. Also ich frage mich, wie sehr noch diese amerikanische Gen oder die Wurzeln so wichtig sind. Ja, also wenn Triple H vielleicht sagt, ja, es wäre eigentlich schon nett, wenn wir in Amerika bleiben, werden die Oberen sagen, naja, schau mal, dass du kreativ bleibst, Bub. Und lass uns unsere Arbeit machen. Und im Moment schreit der TKO für mich alles. Also ich meine, man versucht ja auch schon sämtliche Kämpfe live bei NXT, sage ich, bei Netflix auszustrahlen, tut man jetzt auch mit WWE. Man war schon mit der UFC, glaube ich, auch in Saudi-Arabien, ist mit WWE dort. Ich glaube schon, dass die sich denen annähern. Vor allem, ich möchte gar nicht wissen, was das für Summen sind. Ja? Und ich glaube, dass sich das dann auch am Ende auszahlt für WWE. Und die Moral, ja, das ist halt etwas, was man einfach mal so wegkehrt, wenn man so ein bisschen faul ist und den Staub so in eine Ecke schiebt und sagt, ja, aus den Augen, aus den Sinn. Aber genau weiß ich das ja auch nicht. Also ich persönlich bin jetzt so irgendwie schon, wäre ich glücklicher, wenn man Mania in Amerika lässt. Damit bin ich ja auch aufgewachsen. Ja, das ist irgendwo auch so, das möchte man irgendwie schon noch beibehalten. Aber die Logik und die Konsequenz sagt mir, dass das, was auf dem Tisch liegt von den Saudis, Nostalgie und amerikanische Wurzeln um deutliches schlagen würde. Gleichzeitig glaube ich irgendwie nicht, dass das so schnell geht. Ich kann mir vorstellen, dass sie von den nächsten 10 Manias vielleicht sogar an die 3-4 bekommen, aber nicht alle ab 27 bis 37. Das würde mich unfassbar überraschen. Das wäre schon so, holy, das ging schnell und das muss teuer gewesen sein. Ja, ich weiß, was du meinst. Also überraschen wird's mich tatsächlich 0,0, wenn die nächsten 10 Jahre bei Saudi-Arabien die WrestleManias geparkt werden. Ganz einfach deswegen, weil es nur um Geld geht. Und wenn die Saudis die Party bezahlen, dann kriegen sie auch sämtliche Partybühnen. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken, wird TKO das machen. Dass TKO wirklich nur auf die Asche guckt, das hat man in den letzten Monaten, finde ich, sehr, sehr deutlich sehen können. Ich finde den Aspekt, den du gesagt hast, sehr interessant. Inwiefern die WWE-Fans auf der Wir-schlucken-alles-Ebene sind und bleiben. Das muss man abwarten. Und ich glaube, es kommt wie so oft darauf an, also auch die sozialen Medien werden da einen ganz großen Einfluss, wie eigentlich immer haben und zunehmend in der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung ja sowieso, ob du da ein Movement draus kriegst oder nicht. Also wie du die Crowd geworkt kriegst, ob WWE die Fans im Griff hat, ob die, ich will jetzt nicht sagen Propagandaabteilung, das wäre natürlich das vollkommen falsche Wort, aber die Öffentlichkeitsabteilung bei WWE, die ja nun wirklich sehr filigran und ausdifferenziert ist, muss man ja sagen. Also fragt mal den Kollegen Schäfer, der kann euch erzählen, was bei WWE erzählt wird, was die Kommentatoren sagen dürfen, was sie unbedingt sagen müssen, wie ihre Grundtendenz ist. Und so ist ja nicht nur, dass sie da auf die Kommentatoren einwirken, so ist ja die gesamte Öffentlichkeitsarbeit. Natürlich, ist in jedem großen Unternehmen so. Ich erzähle euch jetzt keine Geheimnisse, das wisst ihr ja auch alle. Aber es wird sehr drauf ankommen, wie einerseits offensichtlich und wie andererseits unterschwellig WWE diese Saudi-Shows platziert bei den Fans und ob sie so geworkt kriegen, dass sie das für das Selbstverständlichste der Welt erachten und sogar noch cool finden, wenn die Shows nach Saudi-Arabien kommen. Oder ob da manchmal braucht es ja nur ein Detail, es braucht nur einen Funken, dass ein Movement irgendwie entsteht, dass das Momentum kontra WWE bringen könnte. Als ich dich habe reden hören, Chris, war mein Gedanke auch, boah, ne, da wird nichts passieren. Die WWE-Fans werden schlucken, die werden sagen, Mai, mir doch Wumpe, ob WWE in New York oder in Riyadh stattfindet, who cares? Und je länger ich drüber nachdenke, desto eher wird es wohl vielleicht so kommen können, dass es einfach niemanden juckt. Und ist ja auch vielleicht auch nichts dabei, dann ist das eben so. Aber das ist natürlich, wenn man es patriotisch sieht, und ich habe gelernt, in Amerika ist man derzeit sehr patriotisch drauf, also noch mehr als sonst, dann müsste man da eigentlich sagen, hey, wir verkaufen gerade einen Teil unserer Seele, als nächstes gehen Popcorn und Cola rüber. Und das darf ja wohl nicht sein. Andererseits, der Präsident des Patriotismus ist auch der Präsident des Kapitalismus. Also da weißt du gar nicht, was du überhaupt noch machen sollst. Das ist ja alles patriotistisch, was kapitalistisch ist, um das mal jetzt überzogen darzustellen. Also ich kann dir nicht mal sagen, ich kann sowieso gar nichts sagen, aber ich habe nicht mal ein Gefühl gerade, wie die WWE-Fans darauf reagieren. Im Zweifel habe ich das Gefühl, dass da wirklich Öffentlichkeitsarbeit mäßig mittlerweile alles so großartig eingestellt ist, dass sie es einfach fressen werden, dass da nichts passiert. Du magst tatsächlich recht haben und müssen wir sehen. Ich frage mich auch, wie groß das überhaupt schon ist, dieser Aufschrei, weil ich frage mich auch hin und wieder, ob ich noch immer in einer Bubble lebe mit dem Thema Saudi-Arabien, weil WWE hat so viele Pressekonferenzen schon gemacht und sie achten auch drauf. Ja? Hin und wieder merke ich schon, dass sie auch die Kommentare quasi sperren. Aber unter sämtlichen Postings, wenn es um Crown Jewel in Riyadh geht oder so, siehst du schon noch so, ja, ihr verkauft eure Seele und alles und man sieht da sämtliche Kommentare. Aber offenbar, weiß nicht, scheint es nicht so krass zu sein, denn wir sind ja uns einig, WWE passt schon drauf auf solche Dinge. Und man sieht auch ungern Sachen, wenn Wrestler sich ein bisschen politisch äußern, beziehungsweise auch Sachen machen. Aber offenbar scheint es nicht so gravierend zu sein, dass WWE sich da Sorgen macht, und es werden ja immer mehr Shows, und diese Gerüchte sind jetzt auch nicht irgendwie einfach nur so da. Da wird man sicherlich schon mal Backstage drüber nachgedacht haben, ob das jetzt ab 27 ist oder erst ab 37, das ist ja in dem Fall egal. Deswegen frage ich mich, ob wir einfach in einer Bubble sind und der Rest der Welt, der größere Teil der WWE-Fans, nenne ich sie mal, denkt sich, ich weiß nicht, was eure Aufregung ist, ihr schaut ja eh alle F1 in Saudi-Arabien, oder ihr werdet eh alle die WM schauen, sollte sie irgendwann mal in Saudi-Arabien sein. Also beruhigt euch und schaut es euch an oder nicht. Also das ist so meine Frage, ob wir einfach in einer Blase sind. Ich weiß gar nicht, ob es was mit Blase unbedingt zu tun hat. Ich glaube vielleicht sogar, dass die WWE-Fans, du hast es ja gerade dargestellt, stellt euch doch nicht so an, und die anderen gucken ja auch Fußball oder Formel 1. Ich glaube, dass viele so weit gar nicht mal so weit denken, dass die dann einfach sagen, okay, WWE, WrestleMania nach Saudi-Arabien, that's it. Also da wird gar nicht irgendwie verglichen oder irgendwas. Ich meine, wir versuchen da so ein bisschen zu hinterfragen auf kleinster Flamme und ein bisschen zu überlegen und über den Tellerrand zu gucken. Und ich weiß gar nicht, ob viele WWE-Fans das in Bezug auf WWE vielleicht gar nicht wollen. Also ob das überhaupt noch groß teilweise gemacht wird. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass, jetzt gehen wir so ein bisschen auf Topic, habe ich das den Eindruck. Ich habe auch dass, das Gefühl. Aber wir machen es auch gleich weg. Aber einerseits empören sich viele Leute über wirklich Kleinigkeiten, die wirklich auch völlig egal sind teilweise. Und vor allen Dingen, wo sie auch keine Konsequenzen zu fürchten haben. Aber in bestimmten anderen Sachen, nicht nur, dass man sich nicht empört, sondern man hinterfragt bestimmte Sachen gar nicht. Obwohl man doch ach so woke ist oder so kritisch und so. Aber gerade bei Saudi-Arabien hat sich's ausgewogt, habe ich das Gefühl. Und du hast schon recht. Ich glaube, dass viele WWE-Fans, also no offense, wer bei uns den Podcast hört, ich habe das Gefühl, natürlich, da wird weitergedacht. Ich weiß, wir sind ja auch kein Fan-Podcast oder kein Fanboy-Podcast, wie ich schon gesagt habe. Also ist das jetzt an alle, die diesen Podcast hören, die müssen sich überhaupt nicht angesprochen fühlen gerade. Aber ich glaube, dass wirklich einige bis sehr viele WWE-Fans da 0,0 irgendwas hinterfragen, dass WWE jetzt in Saudi-Arabien ist. Es gab mal einen Aufschrei mit Khashoggi und sowas. Mhm. Long time ago, ja? Also wenn das überhaupt noch irgendwer erinnert. Und deswegen weiß ich gar nicht. Da haben die sozialen Medien schon echt einen guten manipulativen Faktor und sich entsprechend auch bewährt, was das angeht. Aber darüber wollen wir jetzt lieber nicht sprechen, was soziale Medien mit uns machen oder nicht machen. Da können wir 80 Stunden drüber reden und haben immer noch nichts fertig gekriegt. Schauen wir mal. Also wir sind ein bisschen vom Hundertstel ins Tausendstel gekommen. Das tut uns sehr leid. Und noch was anderes, Chris, mir ist noch ein dritter Themenkomplex eingefallen oder ein drittes Thema, das wir vielleicht noch ansprechen können. Aber erst kommt das zweite. Pokern scheint sich einzelfallabhängig bei WWE wieder zu lohnen. Denn Santos Escobar galt eigentlich schon als entlassen. Man war in Vertragsverhandlungen. Und Santos sagte, na, schauen wir mal, so die alte Franz Beckenbauer-Taktik, schien nicht die größte Eile zu haben, irgendwie mit WWE zu verlängern. Also Santos Escobar ist jetzt nicht der Typ, der absolute Main-Eventer ist bei WWE, muss man dazu noch sagen. Und wisst ihr ja alle auch. Und WWE sagte, okay, wir können ja ein bisschen pokern, man hat gepokert, WWE hat einen Deal gemacht, Deal ist falsch, sie hätten gern einen Deal gemacht, sie haben ein Angebot gemacht. Und Santos sagte, not so much, gefällt mir jetzt nicht so richtig. So, und dann läuft die Deadline ab und dann ist der Ofen eigentlich aus. WWE ist eigentlich nicht dafür bekannt, dann nochmal Second Thoughts zu bekommen. Hier ist aber passiert, obwohl eigentlich die Deadline für Verhandlungen, die WWE eigentlich sehr hoch hält, abgelaufen war, kam es dann doch noch zu einem neuen wohl besser, deutlich besseren oder deutlich zumindest besseren Angebot für Santos, und nur ist er wieder im Spiel. Chris, jetzt ist natürlich die Frage, Einzelfall oder passiert sowas vielleicht hinter den Kulissen durchaus öfter, wird nur nicht kommuniziert, müssen wir jetzt vielleicht auch nicht so viel reininterpretieren, aber ein kleiner Seitenblick ist das vielleicht schon wert. Ja, ich habe auch überlegt, ob das in den Podcast reinfinden sollte, und irgendwie, wenn ich echt drüber nachdenke, desto mehr gebe ich dir auch recht, dass das reingehört. Das ist, finde ich, sogar sehr, sehr spannend. Also wir haben ja seit der Ankunft von AEW schon so ein paar Phasen hinter uns. Okay, wie wird das sein? Wer wird denn der Erste sein, der rübergeht? Wer wird der Erste sein, der bei beiden Companies war? Wer wird der Erste sein, der das macht, dies macht? Mittlerweile haben wir viel hinter uns. Also wir haben natürlich die Cody Rhodes-Sache. Wir haben Andrade, der dort war, bei WWE war, dort war, bei WWE war, jetzt wieder dort sein wird. Und wir hatten auch die Vertragssituation, wo WWE am Anfang, wir erinnern uns, alle Superstars zu Millionäre gemacht hat. Also ich erinnere mich so die Good Brothers, Carl Anderson, Luke Gallows, auch Mike Kanellis und Maria, glaube ich, haben richtig gute Verträge bekommen, obwohl es so wirklich ohne respektlos zu sein Jobber waren. Einfach nur, damit sie nicht zur AEW gehen. Und dann hat man gemerkt, wir kommen zurecht, sollen die mal machen. Und dann haben sie irgendwie alle entlassen. Und was man so in letzter Zeit gemerkt hat, WWE gibt gerne einen neuen Vertrag, aber entsprechend dem, was sie von dem Superstar halten. Das hat bei Karrion Kross offenbar nicht gelangt. Das war so das letzte, glaube ich, Thema, was man mit Santos Escobar vergleichen kann. Es gab wohl Annäherungen, aber Kross hat den Vertrag angesehen und es wohl offenbar nicht so wertgeschätzt. Bei Scarlett bin ich mir gar nicht so sicher. Da möchte ich gar nicht irgendwelche Lügen verbreiten. Da habe ich mich nicht so reingelesen. Ich bilde mir ein, dass sie andere Vereinbarungen quasi präsentiert bekommen. Und bei Escobar ist es halt auch für mich interessant, dass WWE ihm dann doch noch so hinterherläuft. Denn wir haben ja schon jetzt offenbar durch das erste Thema gecheckt, WWE hat jetzt nicht so Probleme, auf ein paar Superstars zu verzichten. Das Rad läuft. Und Escobar, auch wenn wir beide, glaube ich, ich weiß nicht, möchte nicht für dich sprechen, aber Legado del Fantasma hat uns sehr gut gefallen. Ich glaube, ich war auch enttäuscht, dass sie Elektra Lopez da rausgehaut haben, weil sie wunderbar auch als Valet reingepasst hat und die haben sich alle auch gegenseitig gut ergänzt, so ein bisschen Judgment Day Light. Ja, nur hat WWE darin nicht so die Macht gesehen oder die Power. Auch wenn sie sogar irgendwo in manchen Bereichen sogar talentiertere Superstars drin hatten. Und aber die waren noch nicht gebookt, leider. Die hätte man richtig gut booken können. Es gab eben, wir haben über die Segmente gesprochen, ja, so ein bisschen Breaking Bad. Also ja, das war. Aber gut, hat man nicht gemacht und haben wenig Einsätze in den Shows bekommen. Auch als Stable so fast gar nicht. Escobar hin und wieder gebookt. Ich bilde mir ein, er hat es auch zum Ladder-Match geschafft. Aber dann komplett draußen. Also eigentlich jemand, wo man sagt, naja, okay, wenn er jetzt entlassen wird, denken wir uns, ja, schade, super talentiert, aber offenbar, kein Bock. Und jetzt konnte er eben, wie du es gesagt hast, pokern. Und ich finde das interessant und spannend, dass WWE sich ihn offenbar, was Gerüchte zeigen, auch viel Geld kosten lassen wird. Und ich bleibe trotzdem dabei, das wird sich an seinem Standing, glaube ich, überhaupt nicht verändern. Also würde mich überraschen, außer er hat sich, wie wir vermuten, wie Cody, ein bisschen reingeschrieben, dass er hin und wieder mal im Co-Main-Event stehen darf oder vielleicht auf eine PLE-Card kommt. Sei es drum, das ist irgendwie so in Klammer gesetzt. Egal, wie viel er kostet und wie oft er jetzt eingesetzt wird, ich finde diese Ära von WWE und Verträgen jetzt wieder super spannend, weil ich es mir gleichzeitig auch nicht erklären kann, woher diese Gier kommt und die Motivation. Oder man hat durch Saudi-Arabien jetzt so viel Geld und kann somit zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen, nämlich man hält jemanden, den man immer einsetzen kann, ob beim Main Event oder bei WrestleMania in Saudi-Arabien, und er geht nicht zu AEW, falls das immer noch ein Thema ist Backstage. Also so gesehen hat WWE hier alles unter Kontrolle. Verstehen müssen wir es halt nicht. Nee, vielleicht muss man auch nichts reininterpretieren, weil es muss nicht ein Trend sein. Kann eine Einzelfallentscheidung sein, die absolut gar keine Relevanz für künftige Sachen hat. Und gerade bei Santos gibt es so ein paar Argumente, die vielleicht bei ihm besser passen als bei manch anderen vielleicht. Also Santos ist ein wirklich guter Worker, ist auch nicht uncharismatisch. Vielleicht will man dieses Potenzial von AEW weghalten. Vielleicht will man auch Richtung AAA mit Santos noch ein bisschen was machen, dass das da irgendwie Potenzial gesehen wird, dass man da vielleicht noch fruchtbar machen kann, dass man da ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Also es kann natürlich ein Trend bei WWE sein, das glaube ich aber nicht. Und selbst wenn es einer ist, kann der Trend sich auch sehr schnell wieder umkehren. Das haben wir nun oft genug gesehen. Und es kann andererseits, das glaube ich fast, einfach nur eine Einzelfallentscheidung gewesen sein. Und dann hat Santos eben mal richtig gepokert. Ja, also Kerrion hat sich, man kann sagen, er hat sich verpokert. Das wäre aber, glaube ich, auch falsch, weil Kerrion hatte konkrete Vorstellungen und die haben einfach nicht geklappt. Und wenn man bei WWE Scarlett andere Konditionen vorlegt, dann pokert WWE, denn Kerrion und Scarlett sind ja nun nicht umsonst zwischenmenschlich verbandelt. Und Scarlett ist, glaube ich, eigentlich immer relativ konsequent an seiner Seite geblieben, egal wo und wann sie unterwegs waren. Also den Keil zwischen die beiden zu treiben, wird auch schwer. Naja, man muss mal gucken, wie es weitergeht. Xavier Woods bleibt uns erhalten, das haben wir nur auch gerade gesehen. Kofi Kingston auch, ja. Ja, also da haben wir jetzt auch keine negativen Schwingungen oder irgendwie Unstimmigkeiten bei den Verhandlungen wahrgenommen. Da war man sich wohl relativ schnell einig. Wir wissen aber auch nicht, ob sie vielleicht doch gepokert haben. Auf jeden Fall gab es da relativ ja charmante und freundliche Worte nach der Verlängerung. Alles Chico an dieser Stelle. Das Dritte, was mir eben eingefallen ist, und ich spreche es jetzt on the fly an, weil Chris weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich frage mal, und davon ist abhängig von der Antwort, wie der nächste Punkt oder ob er überhaupt besprochen wird. Hast du eigentlich schon The Smashing Machine gesehen? Ja, tatsächlich am Dienstag. So, dann mache ich das jetzt zum Thema. Chris und ich haben beide unabhängig voneinander, wir haben es ja angekündigt letzte Woche, glaube ich sogar, The Smashing Machine gesehen mit Dwayne Johnson. Der Film gilt ja als der Film, bei dem Dwayne Johnson, sag ich mal, das seriöse Schauspielern und die Kritiker überzeugen möchte. Also das seriöse Schauspielern an den Tag legen und die Kritiker überzeugen möchte. Er hat selbst, so wie man nachlesen konnte, er hat es auch medienwirksam platziert, deutlich weniger Gage verlangt und auch bekommen, als das sonst der Fall war. Was sonst die üblichen 20 Millionen sind, sei jetzt wohl bestenfalls ein Zehntel gewesen. Gut gemacht, Dwayne Johnson. Du bist ja so selbstlos, die Kunst steht über allem. Das ist die Message, die wir da jetzt mitbekommen haben. Wenn man den Start sich anguckt, so eher semi, aber auch jetzt kein totaler Flop. Man muss gucken, ob er die Produktionskosten einspielt. Nach allem, was man gehört hat, ist das für Dwayne Johnson vielleicht gar nicht so das Wichtigste, ob die Produktionskosten reinkommen oder nicht. Stichwort, er will ja jetzt ein seriöser Schauspieler werden und als solcher anerkannt werden. Also the next level gewissermaßen. Deswegen frage ich mal ganz frisch von der Leber weg, kurz und knackig, wir müssen ja auch nicht zu ausführlich drüber sprechen, aber ich würde es gern zum Thema machen. Wie fandest du ihn denn? Du bist ja noch mit einer gewissen Erwartungshaltung reingegangen auch. Ja, spannend, dass du die ansprichst. Also, ich bin jemand, der lässt sich schon so ein bisschen von Trailer und Medienhype beeinflussen. Also, ich bin da schon so jemand, den kriegst du, ich lese sehr gern und wenn dann irgendwie auf dem Buch steht, ja, Nummer eins bei dieser Zeitschrift oder bei diesem Verlag, ja, macht dann, was mit einem, ne? Ja. Dann bin ich so, ja gut, gekauft. Und bei diesem Film war es halt irgendwie, ich habe dann immer so ein paar Trailer gesehen und habe mir gedacht, boah, also das wird sein Meisterstück. Ja? Und also das sieht auch cool aus. Das ist so rau, das ist so richtig irgendwie so ein bisschen auch Oldschool-Sportfilme, die ich früher und bis heute immer sehr gern geschaut habe. Habe auch übrigens Formel 1 gesehen, ja. Und ich glaube, dass ich da vielleicht dann zu hohe Erwartungen hatte, aber ich fand es grundsätzlich mal echt einen guten, weil ich hab von diesem MMA-Kämpfer vorher nichts gehört, muss ich sagen, also Schande über mein Haupt. Vielleicht hat mir das auch irgendwie geholfen. Die sich auskennen, glaube ich, dadurch erkläre ich mir vielleicht so ein bisschen noch die Kritik, die haben es nicht so... sie haben nicht genug, glaube ich, Hintergrundstory und genug über diese Person, glaube ich, kennengelernt. Ich persönlich fand's gut. Ich war unterhalten und bin eigentlich auch rausgegangen mit dem Gefühl, das war kurzweilig, das ist ein Film, wenn er jetzt mal auch im Free-TV läuft, den lasse ich auch laufen. An die Peak, so Sportsachen, weiß nicht, Million Dollar Baby zum Beispiel, das kommt er sicher nicht dran. Ist vielleicht auch ein schlechter Vergleich, aber der ist mir jetzt als erstes aufgefallen. Aber trotzdem, ich glaube, ich habe es dir auch geschrieben, weil ich auch nicht so ein Fan von Rockys anderen Filmen bin, war. Bis auf sogar die Filme in seiner Anfangszeit, die fand ich noch am besten, wo er erst angefangen hat. war das vielleicht sogar sein Meisterstück tatsächlich. Deswegen, ich fand es gut. Ich fand es grundsätzlich gut. Aber glaube auch, dass ich mich habe ein bisschen beeinflussen lassen, auch von diesem Ausschnitt, wo es eine Standing Ovation gibt, irgendwie, wo er bei seiner Ausstrahlung war, wo alle gesagt haben, Mann, ist der dünn geworden. Deswegen, ich fand es gut. Aber ich glaube, du willst auf was anderes hin. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Beziehungsweise, wie hat es denn dir gefallen? Nee, ich will tatsächlich nicht auf was anderes hin. Oh. Ich wollte tatsächlich die Meinung von dir hören und dann darauf reagieren. Du hast gesagt, Million Dollar Baby war dein Bezugspunkt. In der Tat ist ein bisschen Billion Dollar Baby, ich weiß gar nicht. Ja, irgendwie so. Ich habe mir geglaubt, dass ich es vielleicht falsch habe. Also dieser Clint Eastwood Film, so auch mit Morgan Freeman. Der ist ja wirklich großartig, finde ich auch tatsächlich. Das ist ja ganz. Also ich habe tatsächlich eher den Bezug zu The Wrestler gesehen und Wrestler fand ich zum Beispiel doppelt so gut. Ja, deutlich besser. Und ich habe auch den Bezug zu The Iron Claw so ein bisschen weniger gesehen und der war noch mal deutlich besser, fand ich. Hast du The Iron Claw mittlerweile gesehen? Ja, habe ich. Also den finde ich noch mal besser als The Wrestler tatsächlich. Ja, ich fand Wrestler besser. Okay, also gehen die Meinungen auseinander. Aber beide sind, glaube ich, soweit können wir uns einigen, beide sind schon echt gut. Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Also ganz weit oben. Und ich finde auch beide deutlich besser als Smashing Machine tatsächlich. Ja. Und ich bin so ein bisschen bei dir. So, es ist wohl Dwayne Johnson stärkster Film. Kann ich aber nicht sagen, weil ich viel zu viele nicht gesehen habe. Aber der ist schon in Ordnung. Aber er ist eben auch nur in Ordnung. Warum? Die Story, also erstmal Biopics sind so eine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Biopics sind immer geschönt. Sie sind eigentlich selten so nah an der Realität, wie die Realität vielleicht manchmal ist. Aber, also ganz schlimm fand ich es bei hier Queen zum Beispiel, beim Queen-Biopic. Oh, nee. Das war zwar schauspielerisch alles super, aber wenn man da so ein bisschen die Fakten sich anguckt, das war ja ganz weit weg, ja. Far Cry from the Truth, wie ich irgendwo mal gelesen habe. Und die Motley Crue-Biografie, The Dirt, ist auch eine mittelschwere Katastrophe, was Fakten und Handlung angeht. So, und der Film hier, der war als Film schon okay. Also die weibliche Hauptdarstellerin, die fand ich zum Beispiel richtig gut. Emily Blunt sehr, sehr gut gemacht. Dwayne Johnson, by the way, auch. Also ich habe ihn teilweise nicht erkannt. Klar, wenn er nachher im Ring stand und so warm gehüpft hat, da hast du erkannt, okay, das ist Dwayne Johnson, das ist vollkommen klar. Aber teilweise war das schauspielerisch echt wirklich nicht schlecht. Das war richtig gut. Also da bin ich bei dir, die Props kriegt er auch. Aber wenn du dir die Story anguckst, das war eine Standard 0815 Flach-Hollywood-Story. Da diskutiere ich auch nicht. Das war mau. Es war ja auch nur ein, das fand ich dann auch wieder in Ordnung, dass man es gesagt hat, es war ja nur ein Ausschnitt dieser Karriere. Es waren ja nur 2-3 Jahre, nicht mal eigentlich, die man da gezeigt hatte. Und das war alles okay. Aber ich war da auch nicht alleine im Film. Ich habe da eine Person dabei gehabt, die, also jetzt nicht so mit Sport und so, gerade Action ist nicht so ihr Ding. Und die meinte, sie hat sich nach 10 Minuten angefangen zu langweilen. Und ich kann das verstehen. Ich kann das nachvollziehen. Das ist jetzt nicht so ein Film. Also Iron Claw kannst du gucken und der wird auch Leute mitreißen, die von Wrestling absolut keine Ahnung haben. Weil Wrestling da nicht der wichtigste Bereich ist sozusagen. Hier ging es, glaube ich, darum, dass Dwayne Johnson zeigen wollte, dass er so ein bisschen Charakterdarstellung kann und sehr nah die Faszination MMA zeigen kann, zu einer Zeit, wie du sagtest, als MMA noch nicht annähernd so groß war, wie es jetzt ist. Er ist ja der Pionier so ein bisschen gewesen und so hat man es dann ja auch versucht darzustellen. Und deswegen bin ich bei dir, der Film ist völlig okay. Aber ich fand die ersten 20 Minuten fand ich sogar großartig. Die fand ich richtig großartig. Und am Ende auch, als dann der echte Kirk kurz zu sehen war, fand ich irgendwie auch süß, wie er da eingekauft hat und dann vor sich hingeschmunzelt hat. Aber das ist jetzt kein Film, den man unbedingt sehen muss, glaube ich. Also ich habe auch mehr erhofft, muss ich ganz deutlich sagen. Ich habe mehr erhofft. Hype wirklich fantastische Arbeit geleistet. Ja. Komisch, dass er trotzdem nicht so richtig Blockbuster, also nicht annähernd Blockbuster-mäßig einschlägt, ne? Nicht annähernd. Also man muss echt hoffen, dass der Break-Even geht und das wird wohl schon schwer, nachdem was man. Ich habe schon gelesen, dass eigentlich schafft man nicht mehr, ist durch. Also das Opening Weekend ist ja quasi der Gradmesser für sowas und der war, also man muss wohl disappointing sagen, da, also ich meine, Dwayne Johnson ist ja der Schauspieler jetzt, Aber weiß ich nicht. Gut, nee, das war wichtig. Also Chris und ich sind uns insofern einig, kann man durchaus gucken, ist aber sicherlich jetzt kein Must-Watch-Film. The Wrestler und Iron Claw sind besser. Das wird dann wieder doch ziemlich einig, Chris, ne? Ja, aber gut, The Wrestler ist, ich weiß nicht, das ist ein Meisterwerk. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Da Mickey Rourke hat da irgendwie, es war halt auch so nüchtern, rau und einfach in your face, aber gleichzeitig nicht so, dass du raus musst oder gelangweilt bist. Es ist einfach nur so die blanke Realität. Und man kann sich, vielleicht ist es auch für uns, wir können uns irgendwie noch mehr da irgendwie hineinversetzen, wenn man schon lange irgendwie über Wrestling auch redet. Aber das war wirklich eine Meisterleistung. Und Iron Claw, finde ich, hat nach langer Zeit auch mal etwa wieder etwas aus dem Wrestling ins Kino oder ins Streaming, wie auch immer man das nennen will, gebracht, wo ich sagen kann, okay, das hält auf jeden Fall mit. Klar, die Schicksalsschläge sind so insane und fürchterlich, dass du das dann natürlich im Mainstream verkaufen kannst, so makaber das klingt, ja. Das macht ja man ja auch bei Netflix mit den Serienkillern. Das funktioniert ja großartig, auch wenn das alles eigentlich unfassbar krank ist. Aber es funktioniert deswegen. Also, wie gesagt, wenn der einfach mal so läuft, lasse ich den laufen tatsächlich. Deswegen. Aber was mir, wir sind jetzt echt ganz weit weg von der Preview, aber ist doch egal. Was mir jetzt so wirklich, was du gesagt hast, komplett vor die Augen gefallen ist, du hast gemeint, Mann, The Rock ist so ein großer Star, aber dafür irgendwie war der Ansturm offenbar nicht so groß. Also ich bin da doch überrascht, dass da so wenig rausgekommen ist. Ja, ich auch. Vor allem nach diesem ganzen Hype. Sie haben das ja wirklich gut gemacht. Ja, und die Action-Szenen sind ja nur auch durchaus nicht ohne. Also die sind ja durchaus sehenswert. Ein und ich dachte, produzierter Film. Ja, so. Das wird seine Fans, dachte ich auch, die gehen da hin und gucken sich das an. Aber ne. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich sage. Ich mag ja auch so diese Grainy-Filme. Ich weiß nicht, ob man weiß, was ich damit sagen will. Dann beschreib sie kurz nochmal. Grainy so ein bisschen, als wäre es mit einer anderen, also ich mag nicht mal so super High-Quality-Filme, die so richtig 8K oder so sind, sondern ich mag auch so, wenn das quasi gedreht wurde, als wäre es irgendwie vor 30 Jahren aufgenommen. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. So ein bisschen, ja. Das mag ich auch an Filmen sehr. Und also, dieser war für mich so aufgenommen. Ja, war er auch. Also man hat die 90er gefühlt, so nach dem Motto, ne? Oder die späten 90er, das stimmt. Eine Sache noch, wo du gerade The Wrestler gesagt hast, und dann würde ich auch dieses Thema beenden, wir wollen ja die Leute nicht nerven. The Wrestler hatte übrigens auch nicht die geilste Story, um das mal ganz deutlich zu sagen. Das war eine ziemliche 0815-Story. Mhm. Und trotzdem hat das mich deutlich mehr gepackt als The Smashing Machine. Also die Storys waren ziemlich ähnlich, nur bei The Wrestler noch ein bisschen abgewrackter natürlich. Also so ähnlich sind sie jetzt auch nicht. Ich muss mich da kurz revidieren. Aber die Storys sind, finde ich, also beide jetzt nicht so die intellektuell programmkinomäßig tiefschürfendsten. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber The Wrestler fühlt sich einfach anders an, finde ich. Und Iron Claw, finde ich, ist sogar ein Kunstwerk, weil Wrestling da sogar Mittel zum Zweck ist. Ich meine, bei The Wrestler ist Wrestling das Ding. Also wenn man da auch gefragt hat, auf wessen Story ist das da gemünzt, da fiel ganz oft immer der Name Jake Roberts. Da war wohl Jake Roberts so ein bisschen Inspiration für diesen Film. Und bei Iron Claw ist es eher die Schicksalsgeschichte der Van Erich Family, wo eben Wrestling der Kid ist gewissermaßen. Aber eigentlich geht es um das Menschliche. Und irgendwie ist Smashing Machine zwischen beiden, finde ich, ohne an das Großartige ranzukommen. Aber sehenswert ist er auf jeden Fall. Da bin ich auch bei Chris. Wenn man eben mit Dwayne Johnson halbwegs klarkommt und sich auf so eine Biopic-MMA-Entwicklungskiste einlässt, dann ist der definitiv auch einen Blick wert. Bin ich auch bei Chris. Aber wenn wir ein Ranking machen würden, würde Chris sagen, The Wrestler, Iron Claw, dann Smashing Machine. Ich sag Iron Claw, The Wrestler, Smashing Machine. Und ob du jetzt Wrestler oder Iron Claw vorne hast, das sind ja Nuancen. Also da kann man ja diskutieren. Und man kann über alles diskutieren. Es wird auch Leute geben, die würden sagen, Smashing Machine ist der beste von den dreien. Mhm. Also klar, also kann ich auch verstehen. Aber Chris und ich sind uns hier tatsächlich dann wieder größtenteils einig und wir sind sehr auf eure Meinung gespannt. Ja, schreibt's, Achtung, ich habe was Cooles gelernt. Schreibt's in die Kommis. Kommis, ich dachte, ich höre nicht richtig. Oh je. Oh ja, doch, je. Das sagen die jungen Leute wohl schon ganz lange. Schreibt's in die Kommis. Ich dachte, meine Fresse. Also, schreibt's bitte in die Kommis, wie ihr Smashing Machine fandet. Und dann, ja, Chris, wir sind so kurz vor unserem Film-Podcast. Ich riech das. Also, dass das kommt. Als nächstes kommt ja Amrum in die Kinos von Fatih Akin. Freue ich mich auch schon riesig drauf. Und One Battle After Another habe ich immer noch nicht gesehen. Mit Leo, ich bin schon total heiß drauf. Also das, der muss so groß. Hast du ihn schon gesehen? Leider nicht. Ich hoffe er ist noch, weil ich bin nächste Woche im Kino. Ich war tatsächlich zweimal im Kino. Ich war vor 2 Wochen in Wien und habe mir da immer noch keinen Lipizzaner angeschaut. Das ist so eine Verfilmung von einer Serbin, die österreichische Staatsbürgerschaft haben will. Ah. Und dann quasi so eine Dokumentation gemacht, wie schwierig das ist. Und das war richtig gut. Also an alle Österreicher, bitte schauen. Ich muss sagen, das ist eine absolute Superempfehlung von mir. Das ist so die erste Empfehlung im Filmpodcast von uns beiden für alle Österreicher. Genial. Ja, da bin ich mal, ich muss mir überlegen, was ich dann empfehlen würde, aber da muss ich doch mal in mich gehen. So, also wir sind jetzt doch, es hat ja auch nur 45 Minuten gedauert, ja, ihr seht, da war diese Woche irgendwie ziemlich viel. Und es hat ja auch alles irgendwo einen Bezug zum Wrestling gehabt. Das heißt irgendwo, es waren alles Wrestling-Themen, da müssen wir gar nicht diskutieren. Vielleicht Smashing Machine jetzt nicht total, aber ich meine, Dwayne Johnson ist ja der Wrestler schlechthin. Und damit hüpfen wir gleich mal rüber zur Crown Jewel Card. Und die ist, ja, interessant, kann man sagen. Ich habe ja gesagt, die Weeklies sind hier für diese Show, die letzten beiden Weeklies, durchaus nicht völlig irrelevant. Insbesondere, wenn man sich das Match anguckt, das ja auch sehr, sehr spät auf die Card gekommen ist. Nämlich Roman Reigns gegen Bronson Reed im Australian Street Fight. Man kann sagen, das ist einerseits irgendwie nur auf die Karte geklatscht. Roman hatte gerade mal irgendwie Zeit. Der Terminkalender lässt es zu. Wir lassen ihn 2 Wochen vor der Show zurückkommen und 1 Woche vor der Show packen wir ihn auf die Karte, weil Reigns gerade mal Zeit hat. So kann man das natürlich sehen. Wir haben es ja auch in der letzten Woche gesagt. Also Reigns Comebacks, das ist so eine Sache. Also mag auch ein gewisser Abnutzungseffekt sein. Andererseits erzählt noch vom Tribal Chief Gimmick. Wollen wir es gar nicht wieder aufwärmen? Wir haben darüber ja gesprochen. Man kann aber auch das Ganze aus einer anderen Perspektive sehen und sagen, Mensch, da ist doch eine Story. Die hatten ein Match, dann wurde Reigns übelst von The Vision auseinandergenommen, insbesondere eben von besagtem Bronson Reed, so dass jetzt Reigns zurückkommt und sagt, pass auf, du hast mich da übel auseinandergenommen, jetzt werde ich dich beim Match wieder fertig machen. Und so wirkt dieses eigentlich relativ belanglose Rematch dann doch storyline-mäßig zumindest nicht völlig belanglos verpackt, sondern sogar durchaus nicht übel. Heyman hat wieder seine Rolle da sehr, sehr gut gemacht. So dass ich mal den Chris frage, wie fühlt sich's denn für dich an? Abklatsch oder Next Level? Keins von beiden, vielleicht so ein bisschen was dazwischen. Also, man hat grundsätzlich, wie du schon richtig gesagt hast, eine Story auf jeden Fall hier parat, ja. Und die sind schon länger im Zwist. Und du hast das Match der beiden angesprochen und ich bilde mir ein, wir haben damals gesagt, naja, es war schon irgendwie gar nicht so schlecht. Es hatte so ein bisschen Big Time Feeling. Fans haben, sagt sie, auch angenommen. War auch ein gutes Match und dann gab es eben das Rausschreiben von Roman durch eine harte Attacke oder mehrere Attacken. Jetzt ist er wieder da, hat ja eine Roman Reigns Promo gehalten. Ich würde nicht sagen, dass das noch, also es ist nicht Tribal Chief gewesen, aber auch nicht Big Dog, also irgendwas dazwischen. Es war diesmal sogar besser als sonst. Und was ich ganz cool fände, ich meine, wenn ich rate, hat Triple H noch immer so die Long-Term-Booking-Sache vor sich und Roman will sich irgendwie vielleicht nach vorarbeiten zu Seth Rollins, um sich zu rächen, indem er ihn quasi den Wise Man abgeluchst hat. Und er muss sich erstmal durch Bronson Reed und dann durch Bron Breakker kämpfen, bis er dann eben zu Seth Rollins gelangt. Also diesen Storyline-Weg finde ich irgendwo ganz okay. Ja, auch. Finde ich sogar ziemlich gut, ja. Ja. Und Das Einzige, natürlich, man opfert ein bisschen vielleicht die Lakaien von Rollins, aber dafür sind sie da. Dafür sind sie da. Und für Reed haben wir schon gesagt, das ist eigentlich eh das höchste der Gefühle. Er ist auf der Card und hat ein zweites Match gegen Roman Reigns. Also das ist, kann sich nicht jeder auf den Zettel schreiben oder in den Lebenslauf. Und auf Bron Breakker gegen Roman Reigns habe ich so oder so Lust. Also so ist es ja nicht. Von daher bin ich hier ganz happy. Die Stipulation ist so ein bisschen typisch WWE. Wo sind wir denn dieses Mal? Aha, Australien. Ja, dann machen wir Australian Street Fight. So witzig das klingt, ich glaube, das ist so ein Fall, wo ich die Stipulation sogar ganz gut finde. Dann können die beiden noch mehr über die Stiffness kommen. Ja, Eingriffe wird es sowieso geben. Ja, also ja, klar. So. Und ich glaube, so als Opener fände ich das gar nicht so schlecht. Also sehe ich hier deutlich Positiveres. Wohin das Ganze eben geht, ob es die Jagd nach Seth Rollins ist oder die World Heavyweight Championship, das weiß ich nicht. Sie fühlt sich für mich zu klein an für Roman tatsächlich. Aber sei es drum. Oder sie haben ja nebenbei auch was mit Jimmy und Jay zu laufen, also Roman-Filme. Ja. Er will irgendwie Jay zu ihm machen, zum Peak Tribal Chief. Jimmy ist dann noch nicht so begeistert und mal schauen, ob da sich irgendwas anbahnt, andeutet. Aber ich finde das gar nicht so schlecht. Nur hoffe ich schon, dass Roman jetzt nicht so viel mit Hollywood im Moment zu tun hat und da auch aufbauen kann und ja, nicht direkt rausgeschrieben wird. Wenn er jetzt in Australien rausgeschrieben wird, da wäre ich dann sehr, sehr enttäuscht. Also werde ich es auch, das wird bei mir auch an der Matchqualität nagen, weil sie müssen ein bisschen jetzt sich was anderes einfallen lassen. Und ich weiß, er ist gefragt und ich weiß, dass er nicht mehr viele Bumps nehmen möchte. Aber da ist viel Potenzial. Ich spüre da noch immer so die Gier nach Interaktionen mit Heyman, mit Roman, mit Breakker. Ja, ich will das schon sehen tatsächlich. Ja, du hast da was sehr Schönes gesagt. Zwei Sachen. Einmal, das Match hier muss Opener sein. Also das ist sehr, sehr wichtig, wenn du das als Opener packst und gut bookst, dann hast du gleich richtig guten Einstieg. Und das Zweite hängt sehr davon ab, was man jetzt noch nicht sehen kann, nämlich davon, ob Roman im Spiel bleibt in den nächsten Monaten. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn du diese Story einigermaßen erzählen willst. Eigentlich musst du Roman hier wieder overgehen lassen. Das darf gar nicht anders sein. Roman muss hier overgehen, aber dann brauchst du auch ein Follow-up. So, und ich finde die Idee auch gar nicht schlecht, dass er dann bei Mania, beim Rumble vielleicht schon, aber eher bei Mania, muss man abwarten, auf Rollins geht und sich den Gürtel holt, um dann irgendwie Richtung Cody zu gehen. Aber das ist ein anderthalb Jahre Long-Term-Booking und das wird mit Hollywood nicht funktionieren. Da ist er gefragt. Und Roman ist jetzt 40 Jahre. Das ist genau die Zeit, zu der damals John angefangen hat, den Abflug zu machen bei WWE. Stimmt. Und da müssen die Würfel jetzt fallen für Roman in den nächsten Monaten bis ein, zwei Jahren. Da muss er sich entscheiden, was er will. Und deswegen fühlt sich das für mich auch alles schwer greifbar an mit Roman, weil er ist für Hollywood prädestiniert. Ob er so groß wird wie Dwayne Johnson und John Cena, muss man mal sehen. Also für mich ist er eher so der Lone Wolf-Typ. Wenn du ihn gut einsetzt, eher so für Action oder auch ein bisschen tiefer gehende Charakterrollen, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, wenn er es denn, ja gut, wenn er es denn hinkriegt. Seine Big Talk-Promos waren ja auch eher scheiße. Also Da ist Cena ihm schon weit voraus, was das angeht. Und Dwayne Johnson sowieso. Mal gucken, also ob vielleicht hängen die Hollywood-Früchte für Roman auch nicht so hoch, wie sie für, oder sie wachsen nicht so in den Himmel, wie sie für Cena und Johnson in den Himmel gewachsen sind. Muss man sehen. Aber ich habe das Gefühl, die Würfel müssen da jetzt langsam fallen. Oder Roman macht das nebenbei. So, dann hat er noch 4-5 Jahre bei WWE, bis der Körper dicht macht. Also abwarten. Aber gespannt bin ich auch. Nicht so gespannt wie beim ersten Aufeinandertreffen, aber zumindest auch bookingmäßig bin ich gespannt, was man da macht und wie man es weitermacht. Eigentlich muss Roman jetzt im Spiel bleiben bis Mania. Das ist nicht jedes Mal, aber regelmäßig. Er ist ja auch für Wargames geplant, nach dem, was man gehört hat. Er wird wohl ins Wargames-Match gehen. Und ja, dann ist auch klar, dass er mit Jay und Jimmy da weiter rumtüdeln wird. Und mal gucken, was passiert. Für mich das Match, auf das ich mich am meisten freue tatsächlich, obwohl es eigentlich so ein bisschen in der Luft hängt, hat es, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, es macht was mit mir. Wovon spreche ich? Rhea Ripley und Io Sky gegen die Kabuki Warriors. Also Rhea und Io, da ist ja Zack Attack gar nicht mehr, weiß ich nicht, konnte sich gar nicht mehr beruhigen bei den beiden. Er hat ja quasi wöchentlich gefordert, dass da irgendwie mehr Interaktion und körperliche Aktion zwischen den beiden vielleicht kommt, weil da irgendwie, da sind Vibes, kann man glaube ich tatsächlich sagen. Das fühlt sich irgendwie cool an mit den beiden. Die Kabuki Warriors, Asuka und Kairi Sane, haben sowieso immer gut funktioniert. Und ich finde Kairi Sane auch in der Rolle, die sie gerade spielt, richtig klasse. Und wir haben darüber gesprochen letzte Woche, Io und die Kabuki Warriors, Asuka und Kairi, ob Chris und ich das so intensiv fühlen oder nicht und so. Also ich bleibe dabei, so krass, die Damage Control Vibes habe ich nicht. Aber ich habe Rhea Ripley und Io Vibes auf der einen und Asuka und Kairi Sane Vibes auf der anderen. Und die vier zusammen, das wird nicht nur wrestlerisch cool, glaube, das wird auch, ich bin gespannt, was passieren wird, cool. Und deswegen ist das tatsächlich das Match, wo ich emotional, Storyline-mäßig, komisch gesagt, Chris, ich bin am meisten in dieses Match involviert. Am Anfang war ich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, aber mit der Zeit und der Erklärung weiß ich, was du meinst tatsächlich. Denn hier, auch wenn ich am Anfang oder letzte Woche gesagt habe, ja, irgendwie glaube ich, dass Triple H glaubt, dass wir mehr investiert sind, hat man hier tatsächlich irgendwo den Fahrtwind hergenommen durch die großartigen Matches zwischen Rhea und Io, in welchen Konstellationen auch immer. Und man hat dann doch die Vergangenheit hergeholt zwischen Asuka, Kairi und Io Sky und hat das dann kombiniert, ja. Das heißt, so eine Art Zwischenparken für Io und Rhea, sobald sich die Situation ein bisschen, ja, wenn der Nebel ein bisschen klarer geworden ist, wohin es denn gehen soll mit der Women's World Championship, nach der Schwangerschaft mit Naomi und der, ja, jetzt neuen Regentschaft von Stephanie Vaquer. Wo ich dir recht geben muss, Kairi macht hier einen guten Job. Also ich muss sagen, kreativ muss ich sagen, hat Triple H mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen in der letzten Zeit. Viele Enttäuschungen, die ich ihm auch lange übel nehmen werde. Aber ich finde es gut, dass er sich jetzt nicht einfach nur auf eines stürzt, sondern er versucht dann noch ein paar Twists reinzubekommen. Also dass sich Asuka und Kairi zum Beispiel nicht einig sind. Ja, dass Asuka auch Kairi eine Ohrfeige verpasst und dass Kairi Backstage versucht, auch Io irgendwie so nochmal mit gemeinsamen Bildern zu überzeugen, ja, keine Ahnung, komm doch zu uns und Rhea ist doch deine Gegnerin, sie ist nicht deine Familie. Wie sehr ich dann doch involviert war, ist dann wahrscheinlich einfach so mein Thema und mein Problem, aber grundsätzlich ist das gar nicht mal so schlecht gemacht. Was bei diesem Match, finde ich, ganz cool sein wird, ist natürlich der Rhea Ripley-Faktor und Australien, ja. Die werden ziemlich sicher abgehen, wobei, jetzt erinnere ich mich, wir beide haben ja, glaube ich, einen viel größeren Pop erwartet bei Rhea gegen Nia Jax damals in Australien. Und ich weiß nicht, ob ich mich falsch erinnere, aber wir waren irgendwie ein bisschen enttäuscht darüber. Es war ein großer Pop, aber sie hat, glaube ich, nicht mal den Pop des Abends bekommen. Ja, ich bitte mir an, dass da irgendwie ein anderes Segment größere Reaktion gezogen hat. Gleichzeitig oder gleichwohl, Rhea wird hier ziehen, die Fans werden dabei sein. Ich überlege gerade, wie man das platziert. Ja, mitten in die Card ist vielleicht auch ein bisschen unfair, aber es darf auch nicht die Show eröffnen. Den Main Event wird sowieso nicht liefern, nachdem Cody auf der Card ist. Von daher bin ich gespannt, wie man das platziert. Aber ich weiß, woher du kommst. Am Anfang war ich so, okay, das, auf das freut er sich am meisten. Aber es ist tatsächlich, wenn ich so überlege, ich schaue mir das an, das Match mit der konsequentesten Storyline tatsächlich. Und auch eine Story, die was hergibt. Die Promos mal rausgenommen von gewissen Akteurinnen. Deswegen lasse ich das gerne in Klammer und schaue mir dieses Match tatsächlich sehr, sehr gern an. Denn hier, wenn die Harmonie stimmt, können wir uns auf ein wirklich tolles Match anstellen. Ja, glaube ich auch. Und wie du sagtest, irgendwie fühlt sich's eben knuddelig an. Das ist ein guter Begriff dafür, ja. Und auch Rhea passt da knuddelig, finde ich, ganz gut rein mit Io. Also, ja, mal sehen. Es könnte auch lasziv werden wieder. Also irgendwie sagte ja Zack auch, also Rhea und Io, da ist prickeln in der Luft. Also ich kannte Julian so gar nicht. Der wollte ja gar nicht über irgendwas anderes noch sprechen, außer über die beiden da. Ja, John Cena gegen AJ Styles. No feelings bei mir, aber das ist mein Problem. Ich habe darüber schon oft gesprochen. Ich erkenne die hohe Qualität der Cena gegen Styles Matches an. Mich haben sie aber nie vom Hocker gehauen. Aber das ist eben, wie gesagt, meine Sache. Deswegen, weil es mich damals nicht gekickt hat, vor einigen Jahren, bin ich jetzt auch nicht so heiß auf das Rematch. Zumal es quasi so gefühlt gar keine Vorgeschichte gibt und es einfach mal reingeklatscht wurde. Also das ist wirklich ein Cena-Abschiedsmatch, das alleine davon lebt, dass Cena jetzt gerade auf seiner Abschiedstour ist. Und da ich da jetzt gar nicht so viel sagen kann, muss Chris es rausreißen. Er fand die Matches damals ja auch wirklich großartig. Deswegen dein Match, lieber Chris. Ja, Cenas gegen Styles, glaube ich, ist auch so ein klarer Faktor für mich, wenn ich darüber spreche, dass ich mich in einer Blase befinde. Ich war höchst überrascht, wie gierig so das Internet war für dieses Match. Also, dass man sich irgendwie Styles immer unter den Gegnern gewünscht hat. In der Abschiedstour hat mich dann doch irgendwo überrascht. Gleichzeitig komme ich natürlich nicht über das Jahr hinweg, wo Styles zur WWE gekommen ist, und dann habe ich natürlich den Strang weitergezogen, und als irgendwie WWE einen einzigen Gegner hatte mit TNA, hat man dann immer so eine Dream-Match-Card natürlich gemacht, und da war irgendwie so, das Vorzeigeschild von TNA, AJ Styles und damals Prime Cena, das war so ein Traum, und dann ist es tatsächlich dazu gekommen, und sie hatten eine tolle Match-Serie, ja, das Match beim Rumble, glaube ich, war irgendwie für mich das Beste, und ich finde es irgendwie cool. Im Nachhinein habe ich das erst gecheckt. Das war wirklich ein Match, das nur im Ring stattgefunden hat. Aber ich gebe dir in einem recht, es ist ein Match, das ich nicht wirklich brauche. Das möchte ich irgendwie jetzt so in die Mitte stellen. Aber was ich auf jeden Fall jetzt gerade gelernt habe, ist, Cena gibt gerade nochmal so alles, was er hat im Ring. Und die letzten Vorstellungen waren wirklich prächtig. Ja, also Cody Rhodes, Logan Paul, Sami Zayn, das war richtig gut. Brock Lesnar, für das, was es war, okay. Und deswegen könnte das hier vielleicht nochmal uns überraschen. Ich werde super gespannt sein. Also ich bin gespannt, wie ich es empfinde, und ich werde auch super gespannt sein, wie du das empfindest. Ja, ob das vielleicht dann irgendwie dich doch noch überzeugt oder ob es einfach dabei bleibt, dass diese Paarung bei dir nicht so passt. Ja, du erkennst ja die Qualität wahrscheinlich so oder so an. Dass man hier keine Match-Story hat, ich kann es irgendwo verstehen. Ich kann mit mir noch nicht ausmachen, ob es mich stört, weil die Gegebenheiten einfach so besonders sind. Ja, ich weiß, Cena kann wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich weiß, dass es eine Abschiedstour ist. Ich weiß, dass es keine Story mehr braucht, weil es von dieser Geschichte lebt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber dass sie nicht eine Show hatten, wo sie gemeinsam sind und sich Styles irgendwie mit El Grande Americanos dazu währenddessen bekämpfen muss, ist irgendwie etwas lame. Also es ist halt der Mann, der Charakter AJ Styles im Moment für mich eher so super schwach. Und Cena ist aus der Tür raus. Deswegen ist da für mich nicht so viel drin. Aber es langt für mich einfach, weil Cena jemand ist, mit dem ich aufgewachsen bin. Deswegen habe ich hier vielleicht einen Vorteil. Wenn er geht, geht halt mit mir so ein bisschen auch Kindheit. Ja, deswegen. Ja, Styles ja auch, ne, bei dir eigentlich. Ja, also es ist schon so eine Emotion drin, von beiden, ja. Und von daher spielt das bei mir auf jeden Fall eine größere Rolle. Also bin ich sehr gespannt. Und tatsächlich ist in mir hier jemand, der viel erwartet. Also ich bin sternemäßig, es wird mein Niedergang sein wahrscheinlich in diesem Match. Ich bin echt weit oben. Tatsächlich. Ja, das 4 kannst du einplanen. Also ja, da bin ich mir sicher. Ich bin halt nicht sicher. Also, doch, ich schon. Ja. Vor allem, wie platzierst du es? Jedenfalls von Dave kannst du mit 4 rechnen. Ja. Ganz bestimmt. Ich weiß nicht, wie ich es platzieren soll in Dakar zum Beispiel auch. Also es wird leben. Die Fans werden komplett abgehen, glaube ich. Cena zum letzten Mal in Australien, zumindest als WWE-Superstar. Ja, ich habe eh zu viel, glaube ich, gesagt zu diesem Match. Ich lasse einfach es stehen, wie es ist. Ja, ich bin einfach gespannt auch auf auf deine Meinung dann sehr, sehr, sehr, sehr gespannt sind. Also du hast ja gesagt, das fand ich nochmal ziemlich cool, eben weil es bei mir wieder so einen Klickeffekt gemacht hat. Du hast gesagt, du bist gespannt, wo es steht auf der Card. Mhm. Und das fand ich wirklich gut, weil eigentlich hättest du das Match richtig aufbauen müssen, hättest hier Main Event sein müssen. Ja. Ne? Also, weil dann fühlt das auch sich nach was an, weil Styles gegen Cena Vorgeschichte, du hättest da irgendwie was bringen müssen, so ein bisschen Feuer im Vorfeld, irgendwas Knisteriges. Denn ganz ehrlich, ob jetzt Cody gegen Rollins um die goldene Ananas kämpft oder Stephanie Vaquer gegen Tiffany Stratton um die goldene Ananas kämpft, I couldn't care less. Klar, John gegen Styles ist auch nur die goldene Ananas, Klammer auf, nicht mal das, Klammer zu. Aber da ist so viel Musik drin und deswegen weiß ich nicht, ist das hier wirklich verschenktes Potenzial? Weil wie du gesagt hast, die Internet-Community ging wohl recht steil und wollte unbedingt hier da auch dieses Match haben. Aber da ist irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich möchte es nicht mal in die Länge ziehen, aber ich finde das irgendwie, als man dieses Jahr von Cena geplant hat, ich finde das irgendwie komisch, weil man viele seiner Auftritte irgendwie verschenkt hat. Ich finde, ja. Du hast zum Beispiel Saturday Night's Main Event gegen R-Truth hat niemand gebraucht. Oder bei Raw oder SmackDown, wo einfach so viele seiner Promos in seiner ersten Heel-Zeit waren so komplett für die Katze, ja. Und jetzt hast du es nicht geschafft, dass du zumindest einen Auftritt hast, um ein Match gegen AJ aufzubauen, aber du hast 5 Ausgaben gehabt für R-Truth. Also das verstehe ich irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, ob da wirklich Rocky sowohl Cena als auch Triple H irgendwie so komplett in reingeschissen hat, wie man in Wien sagt, oder ob Triple H das einfach komplett vergeigt hat und Cena wirklich gesagt, du, pass auf, ich habe eine lange Karriere, das ist mein Jahr, ich mache, was du mir sagst, ja, wenn das so stimmt, wenn es wirklich so stimmt, dann hat es Triple H vergeigt, aber ich finde es komisch, wie sie diese, wie viele Tage waren es, 32 Appearances, wie sie die aufgeteilt haben. Also irgendwie finde ich das so super komisch. Ja, vor allen Dingen, also wenn ich mir danach nur 3, wie willst du denn sein letztes Match aufbauen, ist ja auch lame. Ja, eben, das frage ich mich jetzt eben auch Richtung letztes Match. Aber es wirkt auf mich so, also ich fand die Idee mit dem Heel-Turn, ich bleibe dabei, ich fand die großartig. Okay. Ich fand auch den Beginn der Inszenierung großartig, aber ab da ging es dahin. Danke nochmal, Dwayne Johnson. So, und ich glaube, Cena war da auch nie so geil drauf. Also ich finde, er hat es wirklich professionell gemacht. Und das ist das Problem, er hat es professionell gemacht. Ich habe da aber auch nicht viel Feuer gespürt bei seinem Heel-Run. Er hat ihn abgespult. Und das wirkt so, er hat ihn abgespult als professioneller Worker, auch wirklich gut, ja, aber eben ohne allzu großes Herz. Und dann, weiß ich nicht, dann passiert da auch nicht so viel, gerade wenn dann auch der Payoff von Dwayne Johnson fehlt. Also ich kann da Cena keinen großen Vorwurf machen, denn wenn du es nicht fühlst, dann musst du es eben professionell machen. Also man fühlt ja nicht immer was, aber dann muss man eben seinen Job machen. Und das hat er, finde ich, auch wirklich richtig, richtig gut gemacht. Aber es gibt dann eben auch keinen Klickfaktor. Das heißt, wenn man hier wieder Kritik suchen sollte, also so toll gebuckt war es dann auch nicht immer, da bin ich bei dir, dann wären es Hunter und Rocky, die hier so ein bisschen die Kritik bringen oder die Kritik bekommen müssten. Aber wir müssen mal warten, da wird ja noch irgendwie von den Dirt Sheets irgendwas gedroppt werden in den nächsten Monaten, wenn Cena weg ist. Und dann werden wir da auch irgendwie hören, so Headline, Cena fand Heel Turn doch nicht so toll oder irgendwie sowas wird dann da kommen in der Schlagzeile. Schauen wir mal, was da kommt. Ganz kurz meine Prognose zum Match. Es wird ein 20-minütiges, richtig gutes Wrestling-Match. Es wird ein paar AAs geben. Es wird ein Styles-Clash geben, wo Cena auskickt. Es wird den Phenomenal Forearm mindestens einmal geben. Mhm. Und das wird, also es wird für mich so wie so ein Match, das du im Construction-Kit-Modus produzierst. Und das waren sie damals übrigens auch. Und deswegen fand ich sie damals auch nicht so toll, weil für mich war das zu sehr Standard-Cena-Styles-Match aus der Konserve, obwohl es das erste Mal war letzten Endes. Aber so hätte ich es mir vorgestellt, wenn ich es im Videospiel gesehen hätte. Und da hat mich auch nichts überrascht. Und deswegen glaube ich, dass es hier genauso wird. Hochprofessionell geführt, sauber, weil Styles die Matchführung natürlich in die Hand nehmen muss. Cena wird sich ein abcallen, wie immer. Und dann wird es am Ende wird's ein 4-Sterne-X-Match werden. Da glaube ich einfach, weil die richtig rund werden. Da habe ich gar keinen Stress, aber mir eben vielleicht zu rund. Mal schauen. Ich habe mich jetzt weit aus dem Fenster gelehnt. Wobei, so weit, glaube ich, habe ich mich gar nicht aus dem Fenster gelehnt. Ja, die beiden Main-Matches sind dann auch tatsächlich die, wo ich nicht so viel fühle. Am ehesten tatsächlich bei Stephanie Vaquer gegen Tiffany Stratton. Nicht wegen der Promo-Geschichten, das ist so eine Sache. Sondern wirklich, gib mir das Match. Ende aus Nikolaus. Chris und ich haben da im Vorfeld drüber gesprochen. Nimm es als ein Match und nimm es als nicht mehr. Ich finde es schade, dass Stephanie Vaquers erstes Match quasi so random as fuck ist. Ja, Tiffany scheint sehr sicher zu sein, wird auch beschützt, offenbar. Man sieht viel in ihr. Ich sehe auch viel in ihr, bin aber überhaupt nicht glücklich mit ihr in den letzten Monaten. Das haben wir auch oft genug gesagt. Deswegen will ich hier auch gar nicht zu viel weiter erzählen. Wir haben in der letzten Woche ja schon ein bisschen drüber philosophiert, über dieses Match. Ich will einfach ein gutes Match sehen. Ich weiß nicht, ob sie mich kriegen. Ich muss gestehen, ich möchte ein gutes Match sehen. Ich werde aber auch nicht sagen, komm, ich bin jetzt heiß drauf. Ich werde da sitzen und werde sagen, komm, dann zeigt's mir jetzt mal. Dann überzeugt mich mal. Also es ist fies, weil die Mädels quasi gegen den Strom anschwimmen müssen bei mir. Gut, das wird jetzt keinen interessieren, wer bei mir Strom anschwimmen muss. Aber vielleicht geht's einigen anderen auch so. Ich weiß nicht, ob die Crowd hier steil geht. Ich habe irgendwie gar kein gutes Gefühl bei diesem Match. Und sie werden sich die Crowd holen müssen, glaube ich. Ich glaube auch, dass sie es können. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob sie es dürfen und ob sie es auch definitiv umsetzen. Also ich freue mich und Freude ist falsch. Ich hoffe auf ein richtig, richtig gutes Match. Ich glaube auch, dass wir es bekommen. Aber meine Stimme will noch nicht so richtig hoch. Das, was bei mir so ausgeschlagen hat bei den Ausführungen, ist vor allem, dass sie sich die Crowd holen müssen. Ich glaube tatsächlich, dass wir, auch wenn wir beide oft drüber reden, bezüglich, wo platziert man etwas, ich schaue mir diese Card an und denke mir, puha, Main Event und Opener sind halt bei mir eingeloggt. Und trotzdem hast du noch mit Rhea Ripley einen australischen Star, du hast John Cena in der Abschiedstour und du hast die zwei Damen, die im Moment die Women's Division anführen. Und die musst du alle irgendwie platzieren. Wer kriegt diesen Deadspot? Und wir wissen nicht mal, wo der Deadspot ist. Und es wird ihn geben. Und ich befürchte, genau die beiden kriegen ihn. Und deswegen müssen sie sich die Crowd holen. Und ich befürchte, dass sie es nicht schaffen werden. Und das liegt nicht an ihnen. Ich glaube, es liegt einfach an Booking. Wo würdest du es denn ansetzen? Ich sag's dir, ich würde es an Nummer 2 setzen. Nach Reigns und Reed. Das ja, ist genauso undankbar wie vielleicht auch dankbar. Ja, du musst es machen, weil ich meine, die Crowd wird dann noch, also sie gehen bei Rowan und Bronson Reed steil. Weil ja. Reed ist ja, Bronson Reed ist ja Australien, oder? Ja, eben, der kommt doch aus der Ecke. Ja. Aber du darfst es auf jeden Fall nicht nach dem Rhea-Match packen, weil dann ist es tot. Nee. Ich schaue nur, ja, Australian Professional Wrestling, ja. Okay. Du hast recht, Roman dann Women's Match um die Crown Jewel Championship. Genau. Cena Styles, dann Rhea und dann Cody. Genau, so würde ich es booken. Ja, so macht es eh am meisten Sinn, ja. So wie ich uns kenne, könnten wir hier, glaube ich, sehr viel über die beiden reden, aber es wurde viel gesagt. Ich möchte einfach nur nochmal WWE hier mal ein bisschen schützen und sagen, der Grund, warum Stephanie nicht bei Raw war, war wohl eine Infektion im Halsbereich, deswegen konnte sie nicht eingesetzt werden vor ihrer Eroberung der Championship. Aber ist halt mega blöd, dass du so ein Match bringen musst, als ihr erstes Match als Women's World Champion. Irgendwie ist das zu lame und die Promos waren wirklich furchtbar zwischen den beiden. Also meinetwegen, ich sei es verziehen, man hat sich selbst in der Ecke gebuckt, indem man diese dämlichen Crown Jewel Championships irgendwie aufs Spiel setzen muss, was wirklich absolut niemand braucht. Das ist nicht mal Night of Champions, es ist einfach Crown Jewel. Ich hoffe einfach auf ein gutes Match, denn die können das zeigen. Ich sehe hier enormes Potenzial. Ja, das ist halt, 4 Sterne sind locker drin. Das könnte insane gut werden, wenn die klicken. Und ich würde einfach unsere Diskussion über die beiden für ein anderes Mal parken, denn ja, es gibt viel eigentlich über die zu sagen, aber das wird den Rahmen sprengen. Deswegen bleibe ich einfach dabei, dass es mich interessieren wird, wo sie sich wiederfinden werden in der Card und was die Fans mit den beiden machen. Ja, also wirklich, also also entweder Opener oder Nummer zwei, aber ich würde Roman als Opener tatsächlich auch packen. Ja, würde ich auch sagen. Aber das wäre jetzt auch nicht der allerschlimmste Opener, Stephanie und Tiffy, weil da hast du noch den wir kicken die Show off Bonus, dann sind alle noch gut drauf. Also erstes oder zweites Match muss das sein. Später wird es dahin gehen, habe ich irgendwie das Gefühl. Später kriegst du nicht mehr hin, dass sie die Fans noch erreichen, glaube ich. Yo, potenzieller Main Event, Cody gegen Rollins. Boah, was soll ich denn sagen? Also, sie haben vor drei Jahren ja großartige Matches gehabt. Cody hat sich dann ja auch in der Zelle verletzt. Für nicht wenige war das dann auch so ein bisschen einer der Momente, die für die Initialzündung gesorgt haben. Jetzt treffen sie wieder aufeinander. Wir haben alles gesagt über die beiden. Ich weiß genau, wie dieses Match ablaufen wird. So Richtung Cena Styles, das wird hochprofessionell, es wird sehr gut geführt, sie werden ihre Finisher droppen und es wird mich nicht die Bohne interessieren. Wir werden hier locker bei 3,5 Sterne plus landen, da bin ich mir ziemlich sicher und es wird mich nicht interessieren. Das ist meine persönliche Meinung, mein persönliches Problem. Ich glaube, ich habe dann auch, glaube ich, relativ alles zusammengefasst. Ja, also das sind zwei gute Worker, sie werden ein gutes Match zeigen. Fans von den beiden werden definitiv zufriedengestellt werden. Wer aber mit beiden nichts anfangen kann, ich glaube, dass dieses Match vielleicht nicht dazu da ist, sie alle zu überzeugen. Wenn aber sie es doch schaffen, dann haben sie es aber auch sowas von verdient. Also wie gesagt, try me, es wird bei mir nicht funktionieren. Aber wenn doch, dann werde ich auch zu Kreuze kriechen. Ja, also dann erkenne ich das auch an. Aber ich habe null Vorfreude auf dieses Match. Ja, es ist schade, weil ich werde ehrlich sein mit dir, bis zum jetzigen Zeitpunkt finde ich die Card eigentlich großartig. Ich habe sogar mega Lust auf dieses Event. Ja. Es ist eigentlich nur schade, dass es um die Cuts geht bei diesen Main Events, aber egal. Ja, du hast alles gesagt, Cody und Rollins haben eine unfassbare Geschichte. Also so gesehen hat die WWE hier sowas wie ein Traummatch sich kredenzt. Und Backstage ist das wahrscheinlich so die Elite, die WWE im Moment trägt. Also, wenn man Roman mal rausnimmt und Cena und Styles, die Karriere beenden demnächst, und die Damen mal rausgenommen, ja. Deswegen müsste es sich größer anfühlen, aber ja, es ist halt, wie es ist. Was den beiden unfair ist, was ich persönlich mache, ich vergleiche es halt mit Cody gegen Drew McIntyre beim letzten Event. Und das hat es eigentlich nicht verdient, weil es mehr Aufbau sogar hat. Auch nicht viel mehr, aber es hat mehr Aufbau und es hat halt eine krasse Vorgeschichte, weil Rollins der erste Gegner war bei Codys Rückkehr. Deswegen sage ich einfach nur, ich bin gespannt auf das Match und so blöd es klingt, ich will das, es ist die perfekte Möglichkeit, um Seth einen großen Sieg zu geben, einfach für Division. Ja. Gib den Stable Leader den Sieg über den WWE Champion, gib ihm diese dämliche Crown Jewel Championship und lass sie einfach mittragen. Weil was war damals auch cool an der Bloodline, die sämtlichen Titel, die Roman da mittragen konnte. Wir haben ja gesagt, mehr Titel heißt auch irgendwie, es müssen coole Stable sein, wenn die alle Titel bei sich haben. Deswegen lass ihn das gewinnen für das Stable, weil Cody kann hier auch mal verlieren. Es geht nämlich nicht um die WWE Championship und mit Breaker und Bronson und Heyman hast du perfekte Opportunitäten, um ihn clean verlieren zu lassen. Ob das Triple H macht, ob es TKO erlaubt, das werden wir sehen, aber ich sehe halt auch nicht wirklich große Vorfreude bei mir. Ich spüre sie nicht und ich frage mich auch selbst, wo würde es bei mir diesen Klick-Moment geben bei diesem Match? Ist es bei einem Finisher-Festival oder ist es einfach an einem guten Tag, wenn ich aufstehe und Bock auf Wrestling habe? Schwer zu sagen, aber ja, ich möchte ihnen eine Chance geben, weil das ist, wie gesagt, es ist tatsächlich so bei WWE im Moment die Elite, die WWE auch tragen wird für die nächsten Jahre, muss man so sagen. Ja, es sind die Stars, klar. Es sind die Stars gerade. Und weil, wenn wir oder ich jetzt, wenn ich bei meinem Monolog bin, mit den beiden nichts anfangen kann, wobei Rollins mich sogar jetzt mehr am Seil hat als Cody. Ich bin mit Cody sowas von durch. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann die Promos nicht mehr hören. Bei Rollins hatte ich wenigstens eine Ablenkung jetzt mit der Fehde gegen Punk und AJ. Übrigens, AJ nie wieder gesehen, also von wegen Fulltime-Vertrag, aber auch ein anderes Thema. Aber WWE wäre so gut angedacht, einfach mal Cody verlieren zu lassen, beziehungsweise den Titel mal wechseln zu lassen. Es wird ihm kein Bein abbrechen. Aber ich glaube, er ist absurd geschützt, weil man einfach, glaube ich, Angst hat vor dem Cena-Abgang. Ja? Man braucht diesen super Cena. Und mit Cody hast du tatsächlich sowas wie jemanden, der ihn irgendwie Replike abbilden kann. Von daher, ja, eh schon zu viel gesagt. Ich würde behaupten, wir beide müssen es hinter uns bringen. Für alle anderen wird es ein Fest. Ja, also nicht für alle anderen. Also es gibt auch einige, ein paar mehr, die mit Cody nicht so klar kommen. Aber für die, für die meisten wird es ein Fest. Das kann man, glaube ich, sagen. Da bin ich bei dir. Aber es gibt auch so ein paar Unbeugsame, die nicht so begeistert sind. Ja, das war also unser Ausblick auf Crown Jewel. Wir waren dann tatsächlich doch relativ schnell fertig. Ich möchte ganz gerne auf Spotify kurz eingehen, auf die Userschaft. Denn wir haben da tatsächlich, also mir besser gesagt, sind da einige Grüße durchgerutscht. Das ist blöd, weil manchmal muss man bei den Kommentaren noch irgendwie Prüfung erforderlich anklicken, sonst kann man die gar nicht sehen. Und da sind mir einige durchgerutscht. Zum Beispiel hat Chris, wir haben ihn ja als den Ladiesman dargestellt, dass alle Mädels bei uns, die zuhören, das gut finden. Das wird auch bestimmt so sein. Aber zumindest eine Person müssen wir leider rausnehmen, wie der User Kim Oss geschrieben hat. Moin Jungs, der ehemalige Account von mir, Kati SCW, das ist der, den ich mit meiner Freundin geteilt habe. Die Lobeshymne auf Chris kam nämlich von mir, von Thomas, also nicht von meiner Frau leider. Insofern ist er hier unter falscher Flagge gesegelt und wir haben hier Chris weibliche Liebesgrüße zugeschanzt, die zumindest in diesem Fall eher von einem Kerl waren, was ja nicht schlimm ist, aber eben nicht von einer Frau. Chris, du wirst es überleben. Oh ja, er kriegt auch eine Chris-Statue. Ja, darüber reden wir auch gleich. Oder eine Chris-Baumkugel, die werden wir ja auch produzieren. Ja, aber das soll jetzt ja quasi alle Damen nicht abhalten, zu sagen, halt, stopp, mag ja sein, aber ich bin trotzdem ein Chris. Paul Heyman Girl, ein Chris Girl, kann man ja auch sagen. Nur dieses eine geht weg. Drucken von mir jetzt, ist ja unglaublich. T-Shirts, was wird denn gefordert? Ich fordere sie. Achso, du forderst sie. I'm a Chris Girl. Ja. I'm a Chris Girl. Und dann kannst du sie immer auf Twitter dann verbreiten, wie das Paul Heyman ja auch gemacht hat, wenn er Paul Heyman Girl Fotos immer gekriegt hat. Die waren auch immer recht leicht bekleidet. Also, wir warten drauf, ja? Grüße ich Judas, auch sehr gut. Er wird Joudas geschrieben, 1989. Er sagt Schnauze, Schnauze, Schnauze. Er findet es aber auch gut, wenn wir uns auf die Dave Meltzer Sterne beziehen. Da gab es ja ein bisschen Kritik letzte Stunde. Der Hermes Hater findet unsere Folgen eindeutig zu kurz. Da gehen die Meinungen auseinander. Endzeit 87 sagt, er hört uns auch ganz gerne. Und er mag es auch, dass wir auf die Meltzer-Sterne eingehen. Man kann es ja nie allem recht machen, aber er ist damit also eigentlich relativ cool. Ja, sauber. Das war mir nochmal kurz wichtig zu besprechen. Der Impidude hat auch gesagt, liebe Grüße von Impidude, die gehen jetzt zurück, dass wir hier bloß nicht irgendwie immer Spotify runterfallen lassen. Das haben wir jetzt gemacht. Und ich würde sagen, haben wir noch ein bisschen Zeit für Pillow Kickout 1, 2? Du musst ja auch irgendwann los, ich ja auch. Deswegen frage ich, Chris, wie sieht es bei dir aus? Ich hätte noch 15 Minuten. Ja gut, okay, dann können wir nochmal 10 Minuten oder so nehmen, weil ich habe auch noch Anschlusstermine. Ich liebe das Wort Anschlusstermine. Auf der Startseite sagt der User Don't Say My Full Name. Er hat eine Pillow Kickout Frage. Falls Chris, wie im Podcast erwähnt, eine Statue von sich selbst anfertigen lässt, ja, da wurden Chris-Statuen ins Spiel gebracht, sollte diese dann vor dem Wiener Rathaus aufgestellt werden? Pin. Ja, Pin. Ja, was ist das für eine bescheuerte Frage? Also, wenn, dann, ja. Auch am Marienplatz, bitte. Können Sie aber vielleicht auch vor das Sigmund-Freud-Museum stellen? Das wäre auch gar nicht so verkehrt. Oder in das Sigmund-Freud-Museum vielleicht. Ach Gott. Oder am besten gleich ins Albertiner Museum. Da sind wir, glaube ich, auch angemessen. Oder gleich ins Kunsthistorische. Da kennen wir nichts. Gleich ins Kunsthistorische. Schnacksel 316, was für ein Name. Liebe Grüße und danke für die Ablenkung, während ihr im Stau steht. Oh Gott, ja, das ist immer fürchterlich. Oh Gott, und dann auch uns zu hören, das muss ja noch schlimmer sein. Aber er bedankt sich. Pin or Kickout. Cody Heel-Turn anstelle von John damals. Mit schwarzen Haaren natürlich. Und lustig wäre es gewesen. Also ich muss Pin sagen, weil ich Cody ja ätzend finde. Aber Best for Business ist natürlich Kickout. Ja, ich bin auch bei Pin. Also das hätte mir besser gefallen als das, was am Ende rausgekommen ist. Am liebsten hätte ich Kevin Owens als WWE-Champion damals gesehen, dass der seine Seele verkauft. Aber ja, um hier zu bleiben, Pin hätte mir mehr Spaß gemacht als das, was gekommen ist. Ja, ich will mal ganz kurz gucken, ob auf der Startseite noch irgendwie was hab. Ja, da gab es ja viel Tohuwabohu über Chris Fanartikel, die von einigen. Komplett eskaliert. War aber sehr lustig tatsächlich. Deswegen grüße ich herzlich unseren Günther M., Super Thomas, mich hier, Roa und DDP 81 sowieso. Er will übrigens keine Statue haben, weil er meint, die stauben ja eh nur ein. Und findet unser Podcast war auch nicht bei 4 Sterne, er war bei 3,3 Viertel. Er lässt uns oft bei 3,3 Viertel verhungern im Moment, ist mir durchaus nicht entgangen. Und Pasi Hasi, der Vierte, der hat aber auch auf YouTube, glaube ich, irgendwas geschrieben. Deswegen übergebe ich mal gleich an YouTube. Sehr gerne, da grüße ich auch Meister Proper, Empty Skin und Chris Pieper. Und dieser hat auch unsere ersten Pin- oder Kickout-Fragen. Und zwar, die Startnummern 31 für das Royal Rumble-Match sollten vor dem Match festgelegt werden durch Turniere oder Storylines. Offenbar war das beim Royal Rumble 2004 ebenso der Fall. Dass alle Startnummern vorher festgelegt werden? Nur 31. Olli, Kickout. Ich finde es irgendwie geil, wenn man nicht weiß, wer was ist. Also eins wäre mir egal, aber 30 hätte ich gerne. Also Kickout. Ich bin Kickout, aber mir wäre es bei 1 auch egal. Aber 30 ist halt irgendwie, wenn es die WWE nicht mit Big Show macht, immer ziemlich, ziemlich cool. Deswegen, das würde ich offen lassen. Division sollten die Tag-Team-Titel von Raw und SmackDown gewinnen, um deren Dominanz zu unterstreichen und den Titel wieder mehr Gewicht zu geben. Nochmal, ich war gerade ganz kurz bei Simply85, der über Longwalk geschrieben hat. Sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Nee, kein Problem, sehr gern. Division sollten die Tag-Team-Titel von Raw und SmackDown gewinnen, um deren Dominanz zu unterstreichen und den Titel wieder mehr Gewicht zu geben. Also, Gott, ich bin so ein bisschen bei Kickout. Ich würde ihnen nicht beide geben. Ich bin so ein bisschen bei Pill, aber auch nicht ganz eindeutig, weil die Gürtel tatsächlich irrelevant sind. Und wenn du sie, oder nicht irrelevant, aber ob die Wyatt Six den Gürtel jetzt haben oder Peng, haben sie ihn überhaupt noch? Ich glaube ja, sie haben ihn noch. Sie haben ihn nicht verloren. So ähnlich wie Roman damals. Ich fand das gut, als wir nur einen einzigen Gürtel hatten, als Roman sich beide gekrallt hatte. Und das wäre für die Vision auch nicht so verkehrt, zumal jetzt ja Bronson wohl nicht overgehen wird gegen Roman, da kann er irgendwie noch einen Titel halten. Ich meine, die müssen ja nochmal irgendwann wieder frisch gemacht werden. Irgendwann wird ja auch der Turn kommen von Rollins gegen Breaker, wenn man die Geschichte so glaubt. Deswegen eher bei Pin, aber ich verstehe schon, dass Chris eher bei Kickout ist. Die Sieger des Wargames-Matches sollten eine Belohnung erhalten, zum Beispiel die Kontrolle über die Shows bei längerer Abstinenz des General Managers. Beispiel Eric Bischoff 2004. Ich bin hier bei Pin, aber nur bei einer Belohnung. Nicht über irgendwie, dass man sich die Show irgendwie selbst booken kann, aber irgendeine Art Belohnung wäre cool, keine Ahnung, ein Titelmatch oder sowas. Ja, oder dass das Gewinnerteam unter sich irgendwie Number One Contender dann auskämpfen kann oder so. Da kannst du auch wieder ein bisschen Twist reinbringen in die Sache. Ja. Das würde jetzt eigentlich super cool reinpassen, wenn Roman mit dem Team um Jimmy und Jay gewinnt, dass die dann untereinander ein Triple Threat Match haben müssen für die Number One Contendership. Also ich bin auch bei Pin. Also das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Ja. Oh, das finde ich spannend. Oder es ist eindeutig vielleicht. Schauen wir mal. Vince McMahon sollte seine Tochter in die WWE Hall of Fame einführen. Also, wenn das passiert, ne, dann frage ich mich, ob was passiert. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich frage mich, ob es irgendwen jucken würde, ganz ehrlich, mittlerweile. Weißt du, was ich meine? Also, ob da wirklich ein Upset kommt. Ich meine, es waren genug WWE-Stars bei seinem 18. Geburtstag, keiner hat's interessiert. Und wer weiß, ob da irgendwie wirklich noch ein Aufschrei kommt. Also, ich bin bei Kickout, weil die Frage heißt, er sollte es machen. Ja, dann bin ich auch bei Kickout, da müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist weil, klar. Dann macht's einfach Triple H oder Shane. Aber ich bin halt ein, ich muss auch sagen, irgendwo habe ich ja auch so Gier nach, was wäre wenn? Und wenn der Dude da rauskommt, nach diesen Geschichten, boah, also das muss ein witziger Tag auf Twitter sein. Einfach um sein Popcorn zu nehmen und die Kommentare zu lesen. Ja. Aber ja. Das Thema, also die Wolke, die über ihn da schwebt, die ist halt auch ziemlich krank. Also, wie gesagt, es ist ja noch offen, ob das stimmt alles, aber. Ja, eben. Dann brauchen wir eigentlich nie wieder über Saudi-Arabien sprechen und ob die WWE sich das traut und ob das okay ist und ob das so das ist. Das wäre halt dann so für mich klar. Denen ist alles egal. Oder sollte es uns schon nach Brock Lesnar klar sein, dass Vince McMahon auf jeden Fall dabei sein wird? Ja, da. Vielleicht sogar als Zuseher. Also über Brock, Brock ist für mich auch so ein gewisser Präzedenzfall, was das hier angeht. Denn, ja, Brock war nie in Schadensersatz oder strafrechtliche Entwicklung verwickelt, was diese ganze Geschichte mit General Grant angeht. Aber Fakt ist, dass Brock, oder Fakt scheint zu sein, ich muss das gleich mal relativieren wieder, Fakt scheint zu sein, dass Brock diverse Fotos von ihr bekommen hat mit diversen Angeboten. Mhm. So, ich sag scheint zu sein, weil Brock hat sich, ich weiß nicht, hat sich glaube ich gar nicht zu geäußert oder er hat es dementieren lassen. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Müsste man also prüfen. Aber da ist, diese Sache ist glaube ich auch noch nicht ausgeräumt oder definitiv geklärt. Im Gegenteil, ich glaube, in der Klage hat General Grant jetzt ja Brock auch namentlich aufgenommen. Das war das Letzte, was ich dann noch zugehört hatte. Sodass wir wieder bei dem beliebten Thema der Moral sind. Und Moral scheint echt so eine Sache zu sein in der heutigen Zeit, in bestimmten Kreisen. Die WWE-Fans scheinen da gar keinen Gedanken zu verschwenden. Und man muss auch ehrlich sagen, also da müssen wir uns jetzt auch an den Pranger stellen, Chris und ich thematisieren das zwar immer wieder, aber wir reden dann auch, wenn Brock da ist, wie sind die Pops, wie sieht er aus, was macht er? Und auch Chris und ich werden auch nicht müde zu betonen, dass der Typ absoluten Superstar-Status und Superstar-Appeal mitbringt. Brock ist ein Game-Changer bei WWE. So, also auch Chris und ich müssen hier gar nicht da auf den Oberheiligen machen. Und das ist jetzt schon wieder ein grundsätzliches Thema, das man ansprechen könnte. Aber alleine, dass Brock da ist, alleine, dass Brock funktioniert, und zwar als wäre er nicht weg gewesen, funktioniert Brock, kann man da, bin ich bei dir, Chris, kann man ins Grübeln kommen, ne? Was wird es angeht. Dir, wenn der rauskommt, der kriegt einen Monster-Pop. Ja! Also, ja, ohne Scheiß. Also und mit Anbetegeste wieder oder so. Genau, Scheiß. Genau. Also ich rede hier über Vince, genau. Ja, ich auch. Ja. Der kriegt einen Monster-Pop in dieser Halle, je nachdem, wo diese Hall of Fame ist. Ja. Also da bin ich mir absolut sicher. Ich bin gespannt. Also es ist nicht unmöglich, aber... Ja, wir sind bei Kick-Out. Also da müssen wir, glaube ich, auch nicht groß diskutieren. Ja. Brock Lesnar war jetzt ein Thema, ist auch bei der nächsten Frage ein Thema. Denn dieser sollte eine Fehde mit Seth Rollins bestreiten, bei der es um die Anführerrolle bei The Vision geht. Der Kickout. Brock juckt doch die Vision nicht. Nee, ich bin auch der Kickout. Ich weiß gar nicht, wann Brock wieder zu sehen sein wird. Ich glaube, das wird eindeutig. Roxanne Perez sollte 2026 den Royal Rumble oder die Elimination Chamber gewinnen. Und ist egal, was kommt. Pill. Und dann World Title Geschehen einzugreifen. Ja, Pin. Pin. Ja, also Roxanne ist, Gut, wir sind da vielleicht, so wie ich bei Rawlins und Cody nicht objektiv bin, oder bin ich es bei Roxanne tatsächlich, und auch bei Stephanie Vaquer bin ich es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen im Moment. Ich finde Roxanne Perez so unglaublich großartig. Ich will es auch nicht immer wieder betonen, aber ich muss es. Gott, finde ich die großartig. Kann ich dir nun zustimmen? Also, ich glaube, 26 wird auch ihr Jahr werden, tatsächlich. Ja. Damien Priest hat der World Title Run nicht weitergeholfen. Er kann sich nicht als Main Eventer etablieren. Pin. Ja. Also, der letzte Satz dieser Frage ist für mich Pin. Das erste ist Kickout, denn ich glaube, der World Title Run an sich war für mich eigentlich nicht wirklich schlechter als der von Jey Uso. Also, ja, und insofern ist es ja auch nicht schlecht, weil er hat den Titel gehabt. Also, das ist ja schon mal was, was du auf Visitenkarten drucken kannst. Aber für mich hat er sich null im Main Event etabliert. Ja, nee, also das, man sieht es auch in den Shows. Und er gehört da auch leider nicht hin. Also. Nee, das ist nicht doll, was wir von ihm da gerade sehen. Genau. Die restlichen, weiß ich nicht, sollten wir vielleicht nochmal bitten, es nächste Woche in die Kommentare, weil das auch von José Jack Morini, der hat eine ganz andere Frage, vielleicht können wir da auch mal drüber reden, die geht aber das wird zu weit gehen. Ja. Sagiri-san werde ich aber grüßen, bitte gern nochmal. José Jack Mourinho, Pasi Hasi hast du schon angesprochen, bitte gerne bei der nächsten Woche noch hinzufügen. Laika wird noch gegrüßt und John Wick. Also ich hoffe, das ist okay, dass wir das heute nicht, weil wir unseren Rahmen schon gesprengt haben. Aber nächste Woche würden wir die auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Ja, das klingt doch sehr, sehr gut. So machen wir das. Wir sind ja auch, wie gesagt, ein bisschen in Film und andere Off-Topic-Geschichten gekommen, aber das nehmen wir uns einfach mal ganz frech, wie wir sind, raus. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Crown Jewel, falls ihr es guckt. Ansonsten bei allem anderen, was ihr dann tun werdet. Falls ihr erkältet seid, wünschen wir euch ganz schnell gute Besserung. Falls nicht, wünschen wir, dass ihr gesund bleibt. Wir freuen uns, euch bald wieder zu hören oder für euch hier rumlabern zu dürfen. Und wünschen alles Gute. Nee, Chris, du hast ja die Schlussworte. Was rede ich denn hier schon wieder für ein Unfug, Mann? Ja, vielen Dank. War eine Folge, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Irgendwo könnte ich wirklich noch Stunden weiterreden. Also es ist einer dieser Abende. Und ich freue mich tatsächlich auf die nächste Woche. Viel Spaß euch bei Crown Jewel, für alle, die es schauen. Bleibt auf jeden Fall gesund, zieht euch warm an in dieser Jahreszeit und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei der Review zu Leos neuem Film. Oh ja, ich hoffe, ich kriege ihn auch noch irgendwo abgegriffen. Aber heute war es wieder, wenn es fließt, dann fließt es. Und gerade heute haben wir leider Anschlusstermine. Ich liebe dieses Wort Würg. Sonst hätten wir noch locker heute die 3 Stunden vielleicht voll gemacht. Aber das heute ist nicht alle Tage. Wir kommen ja hoffentlich wieder, hoffentlich keine Frage. Und dann reden wir über ganz viele andere Sachen noch, über Crown Jewel, über Pin or Kickout, über was euch sonst auf dem Herzen liegt. Fragt uns alles. Manchmal antworten wir auch. Auf jeden Fall freuen wir uns auf euch nächste Woche. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.